geht jetzt praktisch direkt los, ohne lange Einleitungen. Ich habe mir gedacht, so Einleitungen, die sind eh für den Arsch. Ja, hört eh keiner hin. Wo bist denn du jetzt eigentlich hin? Wo ich hin bin, habe ich daneben gesprochen, ne? Du hast jetzt neben das Mikrofon gesprochen. Das ist natürlich so überhaupt nicht vertretbar. Also das kann man so nicht aufnehmen. Wenn jemand neben das Mikrofon spricht, ist das fürs Mikrofon eigentlich so gar nicht handelbar. Also in so einem Mikrofon ist es wirklich ganz wichtig, dass man direkt reinspricht, vorne in die Muschel reinspricht. Und wenn es geht, aber daran scheitert es bei dir eigentlich nie, dialektfrei. Du hast einen... Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt da so einen richtigen Bayern vor dem Mikrofon sitzen hast, dann nützt dann manchmal auch nicht die gute Ansprechhaltung. Ja. Und dann ist es wiederum eher die Aussprache, die. Weißt du, was ich mache jetzt, ich tausche mal eben mein Stuhl, warte. Dann sitze ich ein bisschen gerade. Du, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, so einen Stuhl zu tauschen, denn ich spiele jetzt einfach schon erledigt. Das Intro. Ja, hau rein. Oh, siehst du, ich hab's noch nicht mal von Anfang an gespielt. Das macht man ja auch nicht mehr so, dass man dann Intros von Anfang an spielt, sondern man fertigt direkt einfach so hoch. So, ja. Als einfach so mittendrin. So. Intri, die sind auch völlig überbewertet. Geht schon los. Ja, nee, das mit dem Intro und so, das müssen wir alles nochmal komplett, da müssen wir nochmal einen komplett neuen Start machen. Das mache ich dann erst nächste Woche. Okay. Ich hab jetzt sowieso hier bei MMA Radio mir Folgendes überlegt, Peter. Das habe ich weder dem Hörer noch dir verraten bislang. Ja. Das muss alles ein bisschen... Du magst es mir der Trotte verraten. Ja, ich verrat's dir sehr, sehr gerne. Und zwar ist es so, das muss alles ein bisschen lockerer werden hier. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich Podcasts von mir nachhöre, dass ich manchmal so ein bisschen steif werde und gar nicht so aus der Menge herausrede, wie ich das gerne würde. Ich weiß gar nicht warum. Das ist also, ich möchte ja gar kein Profi-Journalist sein und möchte auch keinen Profi-Journalist markieren, sage ich jetzt mal, sondern ich möchte einfach nur mit jemandem locker und lässig über die UFC reden, jetzt hier in dem Fall. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß auf alle möglichen Notizen, scheiß auf alle möglichen News, die ich mir auf diversen Memo-Apps immer zusammengeschrieben habe. Nee, ich treffe mich ja einmal donnerstags mit jemanden und quatsche über MMA, über die UFC und vielleicht auch über andere Sachen. Das finde ich nämlich viel entspannter und macht mir viel mehr Spaß, glaube ich. Ja, ist eine sehr gute Idee. Ja, und ich habe mir das wirklich so überlegt, dass ich jetzt im wöchentlichen Wechsel sozusagen immer mal wieder mit jemand anderen spreche. Also nicht jetzt, dass wir 25 verschiedene Leute haben, mit denen wir uns da durchwechseln, sondern diese Woche eröffne ich das Ganze natürlich mit dir, denn du wirst es bemerkt haben, die letzte Sendung, die wir beide gemeinsam gemacht haben, war Wonderboy Thompsons großartiger Sieg gegen Johnny Hendricks. Und ich meine, wenn es einen Comeback-Grund gibt, dann Wonderboys großartiger Sieg gegen Rory McDonald, aus meiner Sicht. Deswegen habe ich gedacht, das muss ich mit dem Peter machen. Nächste Woche gibt's eine riesen Überraschung. Das ist eine Reunion, die hat sich so wirklich noch nicht am Horizont abgezeichnet. Aber ich teaser die ja einfach mal an. Die Gefahr besteht natürlich, dass ich voll auf die Fresse fliege und mir derjenige noch absagt. Aber eigentlich sieht's ganz gut aus. Und zwar, der Jojo von Schlagkraft wird nächste Woche hier zu Gast sein. Das wird auch ein Fest, glaube ich. Ja. Das ist so eine Art gut. Hulk Hogan gegen The Rock bei WrestleMania 22 oder so. Das Publikum wird völlig ausmarken, glaube ich. Und das wird gut. Nimmt er den gleichzeitig auf und veröffentlicht das auch über seinen Kanal? Nee, das glaube ich nicht, aber kann er natürlich gerne machen. Also, wo man sich das anhört, ist mir eigentlich wurscht. So, und die Woche darauf ist dann hier André Peschke zu Gast, den man von GameStar zum Beispiel kennt. Mhm. Sagt der GameStar was? Jawohl. Ja, da ist der, glaube ich, für den Video-Content lange Zeit zuständig gewesen. Ist eigentlich ein ganz bekannter Mann, hat selber einen sehr bekannten Podcast, der heißt Auf ein Bier. Das ist der einzige Gaming-Podcast, den ich mir immer angehört habe. Den höre ich mir jetzt nicht mehr an, nicht weil der jetzt irgendwie schlechter geworden ist, sondern ich habe meine PlayStation erstmal diese Woche verkauft. Deswegen habe ich da keinen Bedarf mehr. Aber das ist ein großer MMA-Fan und über den freue ich mich wirklich sehr als Gast. Und ich hoffe, dass die beiden letztgenannten, Jojo und Peter, du sowieso, und André, auch so ein bisschen Lust haben, das häufiger mal zu machen und gerne dann auch in größeren Gruppen. Das ist so ein bisschen die Richtung, die ich mit MMA-Radio jetzt ansteuern möchte, Peter. Also klingt für mich hochspannend, wirklich. Ja, weil das war die schönste Zeit bei Non-PG. Also ich hatte, eigentlich war es bei Cult of Personality so, dass ich mich immer mit anderen Podcastern wöchentlich getroffen habe. Damals hieß das Reality Check und einfach so, ja, verschiedene Sichtweisen mir angehört habe und dann halt immer wieder mit anderen Leuten über, ja, das aktuelle Tagesgeschehen gesprochen habe. Das war sehr interessant. Ja, finde ich cool. Finde ich wirklich gut. Das sorgt doch dafür, dass ich auch wieder einen Podcast hören kann. Das absolut, ja. Ich mache dann natürlich noch nicht Halt. Also ich gucke schon, dass ich da immer wieder neue Leute finde, mit denen ich das machen kann. Der Biermönch, Big Fun Rocky, ist zum Beispiel so ein Kandidat, mit dem würde ich auch mal gerne einfach so eine Runde labern. Und ich glaube, der Storkinger, den könnte man auch mal dazu befragen, wie er das mit der UFC findet. Also ganz unabhängig davon, wie geil jemand über die UFC reden kann, sondern einfach, jeder hat so seine Meinung, jeder Fan hat, glaube ich, irgendwie was zu sagen, jeder UFC-Fan. Und hat vielleicht dann neue Sichtweisen, die man so nicht hört, wenn sich halt immer dieselben zwei über dasselbe letzten Endes unterhalten. So. Mhm. Und deshalb finde ich so eine lockere Gesprächsrunde, ja, die, wie gesagt, nach oben hin dann auch offen sein kann, also man kann das dann auch mal zu viert oder zu fünft machen, doch sehr, sehr reizvoll. Ja. Klingt für mich richtig super, ehrlich. So, jetzt habe ich noch einen Hammer. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, als ich diese Prediction-Ausgaben auf Twitch gestreamt habe. Hast du das mal mitbekommen? Ich habe einmal reingeschaut. Du hast ja mehrere mittlerweile gemacht, 3, 4 oder so, ne? Mhm. Ich habe bei einer habe ich mal reingeschaut, aber die anderen, die liefen immer zu einer Zeit, wo ich gerade nicht unbedingt zu Hause war. Ja, ich war auch vom Gameplay, denke ich mal, war ich einfach so schnell, dass du musst das eh im Nachhinein angucken, dann auf Zeitlupe oder so, weil ich einfach so die Moves so rausfeuere, dass man eigentlich dem Geschehen auf dem Bildschirm gar nicht mehr folgen kann. Aber ohne PlayStation hat sich das ja jetzt erledigt, oder? Ja, aber weil ich halt einfach gemerkt habe, dass die Leute sich kaum konzentrieren können auf das, was ich sage, beziehungsweise was ich da spiele, musste ich eine der Komponenten halt rausnehmen, entweder reden oder spielen. Mhm. Und weil ich ein Egomane bin, dachte ich mir, dass Spielen das Ding ist, was die Leute am meisten stört, wenn ich sowas mache. Und in Zukunft möchte ich samstags vor Events so ein Hangout machen, ja. Also, ich bin immer dabei, kann ich schon mal sagen. Und dann einfach mal gucken, wer Lust und Zeit hat. Also, wenn jemand sagt, okay, hier 21 Uhr habe ich Zeit, der kann sich dann mit in den Hangout einklinken. Wenn du Lust hast, kannst du dich mit einklinken. Und dann spricht man einfach so kurz vor dem Event nochmal über die Card und guckt halt, wo der Abend so hinführt. So, das habe ich mir auch noch überlegt. Das möchte ich auch noch gerne machen. Feines Ding. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, weil ich habe so ein bisschen im Vorfeld, ich habe ja auch so eine Umfrage gemacht, was wollt ihr als MMA-Radiohörer so hören? Was ist das, was euch interessiert? Und habe diverse Auswahlmöglichkeiten gegeben. Die meisten haben gesagt, sie wollen einen ganz normalen Podcast. Und da habe ich mir so gedacht, ja, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich ja auch viel mehr gar nicht bieten. Ich meine, ich brauche keinen Interview-Podcast zu machen, da machst du dich halt lächerlich. Ja, wenn du siehst da, was Helwani da immer auftischt und jetzt mit dem UFC-Podcast, die haben halt, weißt du, die Wahnsinnsgäste. Wenn ich ja Erkan aus der Karatebude irgendwie zu Gast hab, das nimmt ja keiner ernst. Und und auch andere Sachen, so News-Sachen und so, das ist auch schwierig, da Schritt zu halten. Du musst so viel Zeit investieren, um jede Woche, ich sag mal so, 1 bis 2 Stunden Content zu fabrizieren. Das ist mir eigentlich zu aufwendig. Und dann habe ich mir gedacht, was gefällt mir eigentlich, wenn ich Podcasts höre, am besten? Das sind einfach so ganz normale Gespräche über das, was in den letzten Wochen, Tagen so in der UFC passiert ist. Das ist das, was ich mir dann jetzt auch vorstelle mit MMA-Radio. Also für mich klingt das echt wunderbar, weil, warum mache ich zum Beispiel hier mit? Ich mache hier mit, weil ich sonst niemanden habe, mit dem ich über MMA reden kann. So einfach ist das. Das ist eine Selbsthilfegruppe für dich. Ja, es ist für mich quasi eine Selbsthilfegruppe, eine MMA-Selbsthilfegruppe. Die, ich habe jemanden, der auch das gesehen hat, was ich gesehen habe. Ich habe jemanden, von dem ich weiß, dass er es auch Spaß daran hat. Ja, und das, was will ich denn noch mehr? Ich brauche mir das auch am Schluss gar nicht großartig anhören. Mit dir darüber quatschen, das ist für mich die halbe Miete an der Stelle. Ja, und ich habe gleich ein Thema, dass ich mit dir unbedingt bereden möchte. Ja, bitte. Du wirst es sehr wahrscheinlich mitbekommen haben, die ganze Geschichte um Ariel Helwani. Eigentlich war das schon durch für mich. Also erstmal die Frage, du hast es mitbekommen bei UFC 199, oder? Jawohl. Eigentlich war das schon durch für mich und dann habe ich ja die Woche den neuen UFC-Podcast angehört, das Unfiltered-Ding. Und da ging ja Dana White nochmal so richtig ab und hat gesagt, hier, der Helwani fängt da an zu heulen und es dreht sich nur alles um ihn. Und er muss mal daran denken, dass seine Kinder das irgendwann sehen und so. Und ey, ohne Scheiß, ich habe mir dann schon so, also ich, du weißt es ja wahrscheinlich noch, ich bin wirklich kein großer Helwani-Fan. Ich mag den nicht. Ich finde, das ist eine schleimige Misssau. So, sage ich mal direkt frei raus. Und wenn man mal sich dieses Interview mit sich selber da anguckt, das hat er sich übrigens bei mir abgeguckt, sage ich nur mal so, wenn man sich das mal so anschaut, dann ist das so eine Selbstinszenierung von ihm, dass ich Dana White da schon ein bisschen verstehen kann. Und ich wollte mal wissen, wie dein Standpunkt dazu ist. Also wie du das findest, ob die UFC da überreagiert, ob Helwani eigentlich seinen Job richtig macht oder ob er vielleicht sogar Opfer dessen wird, was er selber erschafft hat. Mhm. Ja, das sind ja gleich drei Fragen auf einmal, ne? Ja. Also zunächst einmal, ich bin Helwani Fanboy, ne? Also nicht ganz, aber ich finde ihn zumindest gut. Ich finde das gut, was er macht. Ich finde diese die MMA Hour finde ich gut. Ich mag eigentlich, dass der immer spitzfindige Fragen hat. Also das ist ja so ein bisschen das, was du ihm auch vorwirfst, ne? Dass er so die Art und Weise, wie er fragt, ist so ein bisschen es wirkt nett, ist aber eigentlich eine Arschlochfrage, ne? So Hauptsache irgendwie Infos rauskratzen. Ich finde das eigentlich gut, also in erster Linie natürlich, weil du immer Infos kriegst. Da muss man aber dazu mal sagen, also das mit der mit dieser von hinten durch die Brust Frage, so. Ja. Das Ding ist halt, er hat halt so seine, also eine ganz, ganz häufige Situation ist, er hat einen Interviewgast und er sagt dann so, zum Beispiel jetzt bei GSP diese Woche, hör mal hier, was Michael Bisping letzte Woche über dich gesagt hat. So, und hat das direkt on cue und feuert das ab und dann wartet er halt auf die Reaktion von GSP, dann sagt er irgendwas und dann fängt er immer so an, der Helwani so, wow, da krieg ich Gänsehaut, oh, wow, was du jetzt sagst. Dann denke ich immer, halt doch deine Fresse, ey. Da könnte ich an die Decke gehen, weil ich genau merke, was er damit bezweckt. Er möchte sich da so ein bisschen die Gunst des Interviewgastes erschleimen und gleichzeitig möchte er dem Interviewgast auch das Gefühl geben, ich mache das ja gerade absolut richtig, dass ich mich zu diesem ganzen Thema äußere, sage ich jetzt mal, dass ich darauf reagiere, was Michael Bisping sagt. Das ja, klar. Sind ja schon erwachsene Menschen, die auch selber für sich denken und sprechen und wenn GSP sich entscheidet, dazu was zu sagen, gehe ich davon aus, dass er das macht, weil er sich dazu auch was überlegt hat, aber trotzdem glaube ich, dass wenn dich einer immer so ein bisschen anködert, ja, so mehr oder weniger, erzähl doch mal, sag mal, kannst du das auf dich sitzen lassen und so, das ist dann dich als Interviewgast fast schon herausfordert, einfach noch ein bisschen mehr zu sagen, als du eigentlich möchtest, ja, weil du ja auch weißt, ich bin jetzt hier in der Sendung und muss eigentlich abliefern sozusagen. Ja. Und das muss ja keiner, ist ja keiner gezwungen. Ja. Ist das denn nicht die Kunst an der Stelle? Weißt du, das ist doch genau das eigentlich letztendlich, wie der das macht, ist doch scheißegal. Die Info, die der da rauskitzelt, das ist doch eigentlich das Geile, oder nicht? Ich gebe dir das, also da, ich sehe das eigentlich gesondert voneinander. Ich gebe dir recht, diese Infos, die man dann oft bekommt, nicht immer, aber oft bekommt, die sind dann schon interessant. Aber meistens sind es auch einfach nur irgendwelche Catchphrases, die Leute raushauen. So, okay, klar. Einfach, die reagieren halt dann auf irgendwas Gesagtes, aber das ist an sich jetzt für mich gar nicht so interessant. Dass GSP darüber lacht, dass Michael Bisping ihn für schlagbar hält, das ist jetzt, weißt du, das ist so eine Randnotiz. Ja, das ist ganz cool, kannst du dann mal einfließen lassen bei irgendeiner Promo oder so, aber bringt jetzt mir eigentlich kein Erkenntnisgewinn. Ja, also da interessieren mich dann andere Sachen, die zum Beispiel Joe Rogan eher aus seinen Interviewgästen rausbekommt. Ja, wenn er mit denen ja ganz normal so redet, finde ich, lerne ich, wenn es jetzt direkt um Kämpfer geht, die Kämpfer 10-mal besser kennen und erfahre viel Interessanteres, als wie wenn Helwani seine Gäste da, ich wollte jetzt sagen vorführt, aber ja. Wenn er sie halt da befragt, sagt man es mal aber so. Aber das ist ja auch eine ganz andere Situation, ne? Also während du bei Joe Rogan, der macht das alles der sorgt dafür, dass das irgendwie eine geile Atmosphäre wird. Ne? Die ziehen sich ja am besten vorher wahrscheinlich noch einen durch, bevor die das 3-Stunden-Interview miteinander beginnen. Und dann ist das so eine lässige, wir sitzen zusammen auf der Couch-Atmosphäre. Und die Zeit, also auch wenn die MMA-Hour ja 3, 4, 5 Stunden geht, diese Zeit hat der Herwani ja nicht für sein Interview. Von daher muss der ein bisschen schneller zum Punkt kommen. Wenn du ehrlich bist, bei den Joe Rogan Podcasts ist auch, ich sag mal, 80% Füllung dabei. Und nur so richtig relevantes Zeug ist oft nur eher so im marginalen Bereich. Das stimmt, aber dadurch, dass die halt über relativ belanglose Sachen sprechen, die auf den ersten Blick belanglos erscheinen, kriege ich aber auch ein ehrlicheres Bild des Gesprächspartners. Also sprich, ja, klar. Es ist für den Gesprächspartner keine reine Promo, sondern es ist für den Gesprächspartner einfach ein normales Gespräch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da manchmal Leute gibt, die dieses Mikrofon vergessen. Also die dann einfach ein freundschaftliches Gespräch mit Joe Rogan haben. Ja, genau. Und das merkst du ja regelmäßig, dann kriegt der Interviewpartner kriegt immer noch wieder die Info, dass das Mikro doch wieder an den Mund ziehen muss. Also die vergessen das 100%. Ja, und bei Helwani weißt du halt natürlich, wenn du da zu Gast bist, was dich erwartet. Du weißt ungefähr, was er hören möchte. Du weißt natürlich auch, was die Fans draußen hören möchten. Du kannst halt für dich selber so ein bisschen Werbung machen und so. Das ist schon richtig. Aber jetzt explizit wollte ich ja nochmal darauf hinaus, ob du das oder wie du das eigentlich findest, dass die UFC dann gesagt hat, oder Dana White eigentlich, man sagt immer die UFC, aber eigentlich hat Dana White gesagt, du kriegst hier keine Akkreditierung mehr, verpiss dich. Ja, war es nicht sogar, es war doch eigentlich einer der Fertitta-Brüder, die ihn eigentlich loswerden wollten. Also zumindest ist doch die Geschichte, die Ariel Helwani erzählt hat, dass dann Dana White quasi nur der Überbringer war. Ist ja auch dann egal letztendlich. Ja, man hört so viele Geschichten zu dem Thema. Also genau. Joe Rogan hat erzählt, also pass mal auf, ich kann dir jetzt mal sagen, was meine letzte Information war, die ich mitbekommen habe. Ja. Die wirkt für mich am schlüssigsten, weil sie von all dem, was man bislang gehört hat, so ein bisschen beinhaltet. Und zwar sei es wohl so gewesen. Also, das ganze Ding ist irgendwie durchgesickert, beziehungsweise es haben nicht viele Leute gewusst, dass Brock Lesnar bei UFC 199 als der neue Co-Main-Event vorgestellt wird. Die UFC wollte halt da eine riesen Bombe platzen lassen und die WWE wollte dann praktisch mit einem Tweet das Ganze auch noch anfeuern und so. Also das war praktisch im Vorfeld so ein abgemachtes Ding zwischen der UFC und der WWE. Hier um so und so viel Uhr lassen wir die Bombe platzen. So, und ich denk mal, in Stanford haben sie sich darauf schon gefreut, dass es jetzt dann gleich losgeht und haben schon den Finger auf dem Tweet-Knopf gehabt so und alles. Und auf einmal kommt da kurz davor vom Helwani der Tweet, hier Brock Lesnar bei UFC 200 am Start. So, jetzt muss man im Vorfeld, dass im Vorfeld wohl die UFC, ich weiß jetzt nicht genau wer, ob Dana White oder andere, mitbekommen haben, dass Helwani davon Wind bekommen hat. Wie er davon Wind bekommen hat und wie die UFC davon Wind bekommen hat, dass er davon Wind bekommen hat, das weiß ich nicht. Also es kann natürlich sein, dass es einfach auch Helwani erzählt wurde seitens der UFC, aber dann gesagt wurde, hey, das Ding wird nicht nach draußen posaunt, erst nach der Promo. So, auf jeden Fall hat man zu Helwani dann wohl gesagt, genau das, was ich gerade gesagt habe, behalt das für dich. Wir kündigen das hier an, wenn die Promo durch ist. Danach kannst du schreiben, was du willst, aber behalt das für dich. Und Helwani muss dann wohl sich gedacht haben, ach, weißt du was, fick dich, ich hau das jetzt hier raus und hat das rausgehauen. Und dann ging halt natürlich das ganze Theater wohl los hinter den Kulissen, dass die Leute sich gegenseitig so die Schuld so ein bisschen zugeschoben haben, wer jetzt eigentlich Helwani davon unterrichtet hat und so. Also es muss wohl ein ziemlich abgefucktes Klima dann Backstage bei UFC 199 geherrscht haben. Und dann muss angeblich den Erweiterkragen geplatzt sein und der muss gesagt haben, hol den Affen hierher, der fliegt raus, den will ich nie wieder sehen. So. Mhm. Und so ist es ja dann auch geschehen. Und das sind alles, wie gesagt, Sachen, ich habe ein bisschen im Underground gelesen, da hat man das gehört, dass Joe Rogan hat sich dazu ja geäußert, Helwani hat ein bisschen was gesagt, Dana White hat jetzt in dem Podcast was dazu gesagt und so setzt sich diese Information praktisch zusammen. Im Nachhinein muss dann wohl dieser Shitstorm von den MMA Hour und MMA Fighting Fans dafür gesorgt haben, dass die UFC halt sich mit den Jungs von SB Nation getroffen haben. Das ist ja dieses Blog-Netzwerk, dem auch MMA Fighting angehört. Und es muss dann wohl mehr oder weniger so ein reinigendes Gewitter gegeben haben. Und die UFC hat dann auch irgendwie gesagt, okay, fickt euch, ist mir egal, dann ist er, Vani ist halt wieder mit am Start, aber der soll uns nicht weiter auf den Sack gehen. So, und das war mehr oder weniger so eine Kondolenzentscheidung, weißt du, so, bevor wir jetzt hier noch eine größere Welle machen und für noch mehr Aufsehen sorgen, beenden wir das so, lass den Hampelmann da weiter hinten rumhüpfen und gut ist, weißt du, so. Das so muss es oder so soll es sich zugetragen haben. Und man hört halt immer wieder, dass Helwani das Ganze sehr berechnend ausnutzt für sich. Also diese Heul-Arie auch, ich meine, wenn man sich das mal ganz genau anhört, was der da sagt, das, so eine Scheiße kannst du dir gar nicht einfallen lassen. Also, dass der dann anfängt, ja, meine Eltern sind da geflüchtet aus Israel, weil wir verfolgt wurden, weil wir, waren die nicht irgendwie arabischstämmige Christen oder irgendwas, irgendwie sowas halt, und fängt da an zu heulen und so. Und eine Woche später macht er halt vollen Dicken da mit den Fightern wieder bei den Interviews und so, weißt du, und lacht darüber, dass die sagen, ja, hast du ja deine Show abgezogen letzte Woche. Und also das alles wirkt für mich nicht wie ein gebrochener Mann, der wirklich um seinen Job gefürchtet hat. Ich glaube, ich nehme ihm das nicht ab. Ja. Ohne Witz, als ich die MMA Hour, also diese eine da gesehen habe, wo er dann, ich glaube, 2,5 Stunden geweint hat, ne? Ja. Also da, ich musste, nach 2 Stunden habe ich vor Lachen ausgemacht, weil es einfach, ich konnte das mir wirklich dann nicht mehr länger antun. Weil war ja dann auch, irgendwann war ja alles gesagt auch, und dann hat er sich ja angefangen zu wiederholen. Aber das war echt so, ey, Kollege, so, was heulst du denn jetzt da so dramatisch rum? Das ist doch Inszenierung pur. Das schreit das doch aus jeder Pore. Das ist ja eben das, was mich dann so gestört hat. Dieses schon fast bettelnde Fans, helft mir doch. Nur ihr könnt mir noch helfen. Und wie er dann angefangen hat, ja, es muss auch eine Journalistenvereinigung geben. Wir müssen irgendwie uns zusammenrotten. Wir Journalisten müssen zusammenhalten. Dann denke ich mir so, der Grund, warum es zum Beispiel eine Fighters Union geben sollte, ist ja nicht, dass Dana White nicht irgendjemanden rausschmeißen kann, sondern ich glaube hauptsächlich, um für faire Verhältnisse bei Bezahlung und so weiter zu sorgen, vielleicht irgendwie dafür zu sorgen, dass es eine Krankenversicherung gibt, dass die Kämpfer festangestellt sind und nicht freie Mitarbeiter, die eigentlich Festangestellte sind. Also das ist ja nochmal eine andere Voraussetzung, so eine Gewerkschaft zu gründen, wenn ich jetzt ein UFC-Kämpfer bin. Und ja, also das Problem ist halt, du hörst dir dann die Podcasts an von seinen Kollegen und natürlich sind die auf seiner Seite. Und es gibt auch genügend Gründe, auf seiner Seite zu sein. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, auf seiner Seite zu sein. Das große Thema ist ja eher die Art und Weise, wie, ne? Also sowohl die Seite, wie hat die UFC das gehandelt, als auch, wie hat sich dann Helwani am Schluss dargestellt, ne? Ja, das Ding ist halt, ich glaube, dass Dana White echt abgefuckt hat, wie er das Ganze Helwani beigebracht hat. Also ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, das kann man im Nachhinein natürlich immer sagen, wenn man den Abend hätte erstmal vonstatten gehen lassen und hätte das Ganze dann beim nächsten Mal sozusagen, also bei der nächsten, beim nächsten Akkreditierungsversuch von Helwani, wenn man dann gesagt hätte, nee, du kriegst ja keine Akkreditierung mehr. Und wenn er dann gefragt hätte, ja, wieso, was ist denn da los? Und hinterher, und dann sagt man das halt so, du hast hier Informationen rausgehauen, die haben wir, wenn es dann so war, dir ausdrücklich verboten, unters Volk zu bringen. Weißt du, das Ding ist ja, es wird dann immer gesagt, ja, aber es ist doch ein Journalist, und wenn der was zu sagen hat sozusagen, und wenn er was aufgedeckt hat, dann ist es doch wohl sein Recht, das zu veröffentlichen, und gleichzeitig ist es doch dann auch das Recht der Fans, das zu erfahren. Also es ist ja sonst so eine Art Zensur, wenn die UFC Leute dafür entlässt oder nicht entlässt, sondern keine Akkreditierung mehr gibt, wenn die irgendwelche News raushauen, die UFC noch nicht draußen haben möchte. Ja. Aus meiner Sicht ist aber das Recht der UFC. Ich meine, so eine Akkreditierung ist eine Ehre. Das ist, glaube ich, vielen von diesen ganz großen Journalisten da, die nur vom Namen groß sind, nicht von der Art und Weise, wie sie Journalismus verstehen. Helwani ist für mich kein großartiger Journalist. Der sitzt halt da und kann mit Leuten reden. Das hat für mich mit Journalismus wenig zu tun. Und wenn du viele Quellen hast, ist es für mich auch noch nicht Journalismus. Journalismus ist für mich, wenn du irgendwie auf Vice so einen super recherchierten, so eine super recherchierte Doku raushaust, ja, oder wenn du einen geilen Artikel in der New York Times schreibst oder weiß der Kuckuck, von mir ist auch mal im Spiegel. Ja, kann man auch nicht mehr ernst nehmen. Aber du weißt, was ich meine. Das ist für mich ja Journalismus. Nicht, wenn ich sagen kann, Brock Lesnar kommt bei UFC 200 zurück. Das ist für mich kein Journalismus. Ja, ja, also ich finde ja schon, wir müssen ja jetzt zwei Situationen unterscheiden. Wenn die UFC Herr Iovani die Infos gesteckt hat und der sich dann überlegt hat, ist mir egal, ich schreibe das jetzt hier auf Twitter, dann ist das eine ganz schöne Arschlochaktion und dann gehört er wirklich, dann würde ich an UFC-Stelle auch sagen, nö, du hast hier nichts mehr verloren. Iovani selber stellt es ja so dar, dass er bei, ich sag jetzt mal, Freunden und Verwandten nachgefragt hat. Sag mal, kämpft der Brock Lesnar eigentlich bei UFC 200? Und dann haben zwei Leute gesagt, yo, Tatsache. Ja, die Vermutung ist, dass einer davon Paul Heyman war. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Ne? Also wo auch das herkommt, ich denke das auch, dass da die Verknüpfungen wahrscheinlich relativ Brock Lesnar nah sind. Mhm. Oder halt direkt, also bei der UFC wird es wahrscheinlich auch nicht so ewig viele Leute wissen. Ne? Also das werden wahrscheinlich 4-5 Leute da wissen. Ja, und angeblich haben es nur die Videoleute gewusst und dann halt die ganz Großen, also Fortidas, White. Genau. Angeblich hat selbst Dave Scholler davon nichts gewusst, aber das glaube ich nicht. Ja, ich kann es mir auch, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie auch immer, ne? Also mir geht's eher darum, wenn Helwani das hingekriegt hat, das quasi aus dem Bekanntenkreis irgendwie herauszufischen, dass das der Fall ist, dann ist das schon eine Leistung und dann ist das auch meiner Meinung nach völlig okay, dass der das veröffentlicht, wenn da wirklich keine Gespräche vorher stattgefunden haben. Wenn das aber andersrum läuft, ne, also wenn er sich wirklich da quasi gegen die UFC sträubt oder Absprachen bricht, dann würde ich an UFC-Stelle natürlich auch sagen, ey, nee, wir können uns hier auf nichts verlassen, also tschüss. Ja, völlig in Ordnung. Ich unterscheide da halt eben die beiden Sachen grundsätzlich voneinander. Also einmal, dass die UFC sagt, du kriegst von uns keine Akkreditierung mehr und diese News an sich, denn ich finde, die UFC hat immer das Recht zu sagen, du kriegst hier keine Akkreditierung mehr und die muss das nicht begründen. Nur weil Helwani ist, müssen die das ja nicht begründen. Ja klar, natürlich, aber der ist jetzt mal, er ist doch wirklich der bekannteste, oder? Es gibt doch. Genau, sonst das ist der Punkt. Er stellt andere Journalisten. Es gibt viele, die deutlich besser sind als er. Die stellen eben nicht sich in den Vordergrund, sondern die Informationen, die sie verbreiten. Ja, also viele von den MMA-Journalisten, die ich bewundere, das ist aufgrund ihrer Artikel, die die schreiben. Oder aufgrund ihrer Aussagen, die sie in ihrem Podcast tätigen. Ja gut, ist es aber doch bei Helwani ist es doch so, dass die meiste Information, die kriegst du ja einfach über dieses Interview heraus, was er da bei der MMA Hour macht. Und da steht er nun mal, da ist er einfach im Bild. Ich meine, also das macht für mich noch nicht den Eindruck, als ob er sich da in den Vordergrund drängelt. Ich glaube aber auch schon, immer, dass ihm das sehr wichtig ist, mit diesem im Bild sein und ich glaube schon, dass der sehr berechnend, guck mal, der hat doch zum Beispiel auch davon gesprochen, dass die UFC ihn bei Fox bezahlt hat, beziehungsweise Sufa. Ja. So, dann hat er gesagt, ja, er hat da auch mit sich gerungen, ob er das annehmen soll und so, aber es sei ja so schwer, als Journalist als MMA-Journalist ins Fernsehen zu kommen und dann hat er sich gedacht, na gut, dann mach ich's halt. Und das zeigt ja schon, aus welcher Richtung der Wind weht sozusagen. Ihm ist das erstmal wichtiger, dass er im Fernsehen ist und die Nummer eins sozusagen unter den Journalisten ist. Und er stellt dann den moralischen oder die moralische Frage erst im Nachhinein. Ja? Also ich kann ja 100-mal sagen, dass ich das mir lange überlegt habe und immer mit mir gerungen habe. Es ist scheißegal. Gemacht hat er es trotzdem. Er hat trotzdem das Geld von einer Organisation bekommen, die ihn so eigentlich, wenn er wirklich Journalist sein möchte, nicht bezahlen darf, ist meine Meinung. Also wenn ich ein Journalist sein möchte, da kann ich mich nicht von der Organisation bezahlen lassen, über die ich unter Umständen auch kritisch berichten soll. Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja kein Argument dagegen, absolut. Für mich ist nur, ich stelle regelmäßig fest, dass ich irgendeine Info bekomme, irgendwas lese über die UFC, irgendwie, was auch immer, irgendwelche Nachrichten. Und ich weiß an der Stelle noch gar nicht, dass das tatsächlich grob gesagt eine Leistung von Helwani ist. Und das bekomme ich dann erst irgendwie, also meistens bekomme ich es noch nicht mal mit, irgendwie, aber im Nachhinein stelle ich dann fest, oh, guck mal, da steht ja Helwani drunter. weißt du, wenn ich dann hier auf MMA Fighting oder was auch immer eine News lese. Ich habe nicht das Gefühl, dass er abseits von seiner Show sich tatsächlich so groß in den Vordergrund schiebt. Aber weißt du, das ist dann wahrscheinlich auch wirklich persönliches Empfinden am Schluss. Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich natürlich da wirklich voreingenommen bin, weil ich weiß nicht. Weil du den Arschloch hast. Ich habe immer das Gefühl, das wäre ein falscher Hund. Immer bei jedem Interview habe ich so das Gefühl, es wäre ein falscher Hund. Aber was mich dann so ein bisschen wieder umgestimmt hat, war im Nachhinein nach dieser ganzen Heulaktion, dass eigentlich alle Leute, die ich für ganz coole Leute halte und die Helwani kennen, gesagt haben, das ist ein guter Typ, das ist kein schlechter Mensch hin und her. Also die haben alle im Endeffekt gesagt, dass es ein guter Typ ist und eben nicht irgendwie so ein hinterfotziges Arschloch. Ja, aber es sind ja alles seine Journalisten-Buddies, oder? Du würdest doch. Rogan hat das auch gesagt. Rogan hat das gesagt. Auch Brandon Sharp hat es in seinem Podcast gesagt, dass es eigentlich ein cooler Typ ist. Aber Brandon Sharp hat auch gesagt, dass er Dana White eine zimmern möchte, oder nicht? Ich glaube, irgend sowas. Das war ja? Das so? Ja, irgendwie sowas. Ja, dann. Er hat da irgendwie so jetzt gesagt, wie wenn White mit mir so umgesprungen wäre, hätte ich meine gedonnert. Ich meine so. Stimmt, ja, das hat er so gesagt. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Also das ist natürlich schon auch wie er das, ich behaupte mal, dramatisiert hat. So, ja, nee, ich gehe da nicht in Dana Whites Office ohne irgendwie meine Kumpels und so. Nachher machen die irgendwas mit mir und hin und her. Dann denke ich mir, ey, bleib mal ruhig. Und vor allem, also dann so gesagt, weil es gab ja schon mal einen Vorfall, da wurde es dann handgreiflich und so. Und da muss man echt sagen, da hat er sich halt verhalten wie ein Arschloch. Das habe ich jetzt wirklich mehrfach gehört von Leuten, also nicht, die haben es mir nicht persönlich erzählt, sondern das hat man halt dann im Nachhinein zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Skandal gehört, dass es halt so war, er ging Chuck Liddell die ganze Zeit total auf den Sack, ob er gegen John Jones kämpfen würde und 160.000 Leute und ihre Brüder haben schon gesagt, Alter, verpiss dich jetzt mal, der will seine Ruhe haben. Und irgendwann hat Kia, der Bodyguard von Dana White, ihn dann halt gepackt so an der Gurgel und hat irgendwie gesagt, verpiss dich jetzt hier. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal, es gibt nie eine Rechtfertigung dafür, dass es handgreiflich wird, aber irgendwann musst du dich halt mal selber auch fragen, ob du nicht eine Grenze erreicht hast, ja, und dann damit rechnen muss, dass jetzt irgendjemand handgreiflich wird. So möchte ich es mal ausdrücken. Also man muss sich da nicht wundern, wenn man den Leuten so auf den Sack geht, wenn dann irgendeiner mal austickt. Das ist meine Meinung dazu. Ja, aber dazu habe ich auch ein schönes Statement. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Aber es geht grob, dass Dana White und die Fertitta-Brüder, das sind einfach möchte gern Las Vegas Gangster und die wissen halt nicht, wie man sonst Dinge regelt, weißt du, und dann wird halt schnell mal jemand vorgeschickt, der einen dann zusammenhaut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist wahrscheinlich auch Quatsch, ne? Ja, wenn aber du so viel Kohle gemacht hast in Las Vegas und so ein großer Player bist in Las Vegas, kann ich mir nicht vorstellen, dass die so dumm sind und sich die Finger an so einem Affen verbrennen, weil du musst einfach damit rechnen. Das kann ich mir aber allerdings schon sehr gut vorstellen. Meinst wenn du wirklich? Also wenn das wirklich der Fall ist, dass das wirklich, ich sag mal, plump gesagt Schlägertypen sind, ist die Fertitta-Brüder, die machen nicht den Schlägertypen-Eindruck auf mich. Aber bei Dana White hat man schon noch, also ich meine, allein die Amateurboxerkarriere und seine Statur, der macht doch schon du hast ihn doch interviewt in Berlin, der macht doch einen imposanten Eindruck, oder? Das ist doch so eine Figur. Er ist ein Kopf kleiner als ich. Ja, gut. Aber er ist doppelt so breit wie du, oder nicht? Oder? Nee, eigentlich nicht. Du bist ja schon gut gebaut. Aber Dana White ist doch schon, ich hatte das Gefühl, ja, dass er. Dana White ist schon, ja, der ist schon breit. Das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, Peter, jetzt mal ganz ehrlich, der Typ weiß ganz genau, wenn er da abfuckt bei sowas. Also, weißt du, dann. Ja, ich glaube auch, dass er das weiß. Aber vielleicht kann er dann manchmal nicht auf seine Haut. Weißt du, vielleicht ist ja auch nur Spekulation an der Stelle. Ja, der scheißt sich da wahrscheinlich schon zusammen und wirft dir da Sprüche an den Kopf, da schlackerst du mit den Ohren. Das glaube ich schon. Ja. Aber ich glaube halt eben nicht, dass man, wenn man in Dana Whites Büro gerufen wird, dass man ernsthaft Angst haben muss, jetzt da irgendwie verprügelt zu werden. Das glaube ich. Das wäre allerdings aber eine richtig geile Szene, wenn du dir das überlegst. Jetzt kommst du mal hier schön in mein Büro und dann stehst du vor dem großen Schreibtisch von Dana White, am besten so zwei Stufen tiefer und dann kommen einfach drei Schränke auf dich zu und möbel dich zusammen. Ja, aber dadurch, dass er das so sagt, impliziert er das dann. Also er sagt ja nicht, dass er da verprügelt wurde, aber er sagt, ich da hab mir nicht getraut, alleine da reinzugehen. Ja. Weißt du, und damit bringst du diesen Gedanken, dass Dana White vielleicht sowas machen könnte, in den Umlauf. Also ja. das ist halt so, das meine ich mit dieser Sneaky Bitch Geschichte bei Helwani. Er weiß, ja. Der weiß genau, was er sagt aus meiner Aber Sicht. Ich sag dir ganz ehrlich, als ich das von Helwani gehört habe, da habe ich eher gedacht, du bist doch eigentlich eine kleine Memme. Das habe ich gedacht, dass das irgendwie so ein Typ ist, der von seiner Persönlichkeit her eigentlich ja eher ein zurückhaltender, eher ein schüchterner Mensch ist. So, natürlich, das ist eine so, Pussy. Ne? Ja, das so, ist eine hundertprozentige so Pussy. Das ist so ein Typ, der dich die ganze Zeit provoziert mit seiner Art. Du tickst irgendwann aus und er rennt zu den Bullen und zeigt dich an. So ein Typ ist das. Ja, doch. Das könnte hinkommen. Ja. Also traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und das ist dann so ein bisschen so, wie soll ich sagen, es wirkt alles nicht ganz, es stimmt alles nicht so richtig. Irgendwas ist falsch. Und ich meine, wir werden wahrscheinlich auch nie so richtig herausfinden, was denn da 100% gelaufen ist. Für mich haben sich sowohl die UFC mit ihrem lebenslangen Bann und dieses öffentliche Getue drumherum irgendwie ein bisschen in die Nesseln gesetzt, als auch dann Helwani mit seinem Heul-Podcast, seiner Heul-Show. Keine der betroffenen Seiten hat sich damit Ruhm bekleckert. Wie gesagt, ich hätte es vernünftiger gefunden, zum einen, wenn man sich die Möglichkeit offen gelassen hätte, vielleicht nochmal darüber zu schlafen und einfach gesagt hätte, also Helwani kriegt für, sag ich mal, UFC 200 oder für die International Fight Week keine Akkreditierung. So ja. Und das hätte er dann erst gemerkt, wenn er dann, weiß ich nicht, so 10 Tage vorm Event ist, also sprich jetzt ungefähr. Ja, genau. Und auch gar keine Begründung dabei, ne? Ja, so, und dann zack, kann und dann, er ja dann nachfragen. Und vielleicht hätten sich bis dahin die Betroffenen schon wieder beruhigt und das ganze Ding wäre durch gewesen. So macht man einen Riesenfass auf und die UFC sieht dabei nicht gut aus, Helwani sieht dabei nicht gut aus. Und wenn man ehrlich ist, geht's halt um eine fucking scheiß Information, die jetzt 5 Minuten früher, also ich habe sie gar nicht gelesen bei Helwani, sondern ich habe sie wirklich auf Pay-Per-View gelesen oder gesehen. Ja. Aber es geht halt um so eine, ich verstehe die UFC zu 100%, weil das halt ein Riesending ist. Und wenn es da wirklich Absprachen mit der WWE gegeben haben sollte, dass man das Ding zusammen aufzieht und die WWE dann rumgestresst hat, ist das natürlich schon ein Problem für die UFC. Aber man muss dann, glaube ich, auch mal so ein bisschen gucken, wer derjenige ist, der Helwani mit diesen Infos füttert. Also es muss ja da schon jemanden geben, der ihm das sagt. Ja, genau. Also das ist für mich auch der eigentlich relevante Punkt an der Stelle. Die UFC muss nicht unbedingt da ein Exempel statuieren an Helwani, sondern die muss meiner Meinung nach eher dann ihre Löcher stopfen. So sehe ich das. Ja, oder halt eben dann aus, also wie gesagt, man hört das immer wieder, dass Helwani ja mit Paul Heyman ein sehr gutes Verhältnis haben soll. Und wenn sich das dann bewahrheitet, ja, dann ja, muss man dann in diese Richtung vielleicht mal tätig werden. Weil es gab ja auch hier diese Info von Daniel Cormier, dass er im Vorfeld zu UFC 199 auch schon so ein bisschen gehört hat, dass Brock Lesnar zurückkommt. Und ihm dann, also DC hat dann wohl Lesnar irgendwie eine Nachricht geschickt und hat so, ey, stimmt das, dass du bei UFC 200 kämpfst? Und irgendwie so, ja, das wäre ja für mich wie Weihnachten oder so. Und dann hat Brock Lesnar irgendwie geantwortet, ja, freu dich, denn es ist Weihnachten oder irgendwie so. Also weißt du, da muss es ja auch irgendwie dann schon so ein bisschen durchgesickert sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass es von der Zeitschiene erst dann von Brock Lesnar geschrieben wurde, als die Promo schon lief. Das weiß ich alles natürlich nicht. Ja, ich habe ja, oder mir ist in den Kopf gekommen, du könntest das ja auch dann umdrehen von der UFC und dir, was weiß ich, die Top 5 Journalisten schnappst du dir und gibst denen die Information schon vorher und sagst denen, Leute, wir machen hier einen Vertrag, ihr kriegt eine Info, die ist brandheiß und wir sagen Uhrzeit, Datum, wann ihr die veröffentlichen dürft. Und dann sagst du direkt dabei, wir machen eine Promo und sobald die Promo gelaufen ist, haut ihr alles an Medium raus, ihr dürft das alles vorbereiten, ihr macht, was ihr wollt, ne? Das kannst ja, du kannst ja auch von mir aus nur mit den Leuten anfangen, von denen du weißt, dass sie eh irgendwie grob was wissen. Und dann sagst du, hier, pass auf, so, sobald die Promo gelaufen ist, haut ihr eure Infos raus. Und dann hast du die auf deiner Seite, hast du die am besten wahrscheinlich noch vertraglich gebunden, für den Fall, dass sie dann die Info vorher rausplaudern, kannst du dir noch dann richterlich belangen. Also das klingt für mich nach einem NDA unterschreiben, meinst du? Ja, genau so etwas. Dass du sagst, hier, pass auf, ihr kriegt die Info vorher und ihr dürft alles vorbereiten und am besten machst du noch irgendwie Exklusivinterview darf einer von denen schon vorher machen oder so. Und der darf das automatisch, sobald die Promo gelaufen ist, darf der das alles scharf schalten und los geht's. Das Ding ist halt, wenn du 5 Leute da einweist, kannst du davon fast ausgehen, dass einer labern wird. Und dann geht's wieder los, wer war es und so weiter und so fort. Aber ich prinzipiell finde ich die Idee gar nicht so doof. Oder man macht's halt so, dass man sagt, hier, ihr kriegt von uns die Promo, sobald die angelaufen ist bei uns im Pay-Per-View, könnt ihr die sofort auf eurem Twitter-Kanal freischalten. So, ja. Also dass es wirklich nur so einen 5-Sekunden Verzug gibt oder so. Ja, genau. Ja, sowas, ja, gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit. Allerdings glaube ich, dass es jetzt erstmal nicht keine Option ist, sage ich mal. Nee, nach der Aktion werden die erstmal keine Freunde. Nee. Ich bin mal gespannt, wie das alles sich entwickelt mit der Presse. Es ist so schwierig für mich, da von einer wirklichen Presse zu reden. Also es gibt aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr, sehr, sehr gute Journalisten im MMA-Bereich. Luke Thomas finde ich phänomenal. Wie heißt der hier von MMA Junkie? Da gibt's noch einen. Ist egal, es gibt ein paar Leute, die wirklich gut sind. Und es gibt aber auch viele Idioten. Oder so ein Dave Meltzer, wie der mit seinen Pay-Per-View-Zahlen und Einschaltquoten und so immer die Dinger raushaut. Das ist unfassbar. Und das Ding ist, der schreibt da nicht nur Artikel, sondern der haut das auch in jedem Interview raus. Das hat er im Kopf. Das ist... Das ist für mich unfassbar. Aber wenn ich halt viele von diesen iPhone-Hinhaltern sehe, ja, die halt bei irgendwelchen Scrums ein iPhone hinhalten und dann so wahnsinnig tolle Fragen stellen, wie jetzt bei dem letzten Scrum mit Misha Tate, wie ist denn das eigentlich, wenn ihr immer so viel Hate, wenn euch immer so viel Hate entgegenschwört im Internet, wie steckt denn das der Brian so weg? Dann denke ich mir, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Wenn ich ein Journalist wäre, so eine Frage zu stellen, da würde ich dem sofort das iPhone in die Fresse hauen, sage ich dir, wenn ich der Misha Tate wäre und sage, geh dich ficken, du dumme Sau. Machst du den Cristiano Ronaldo und schmeißt ihm das iPhone in den nächsten Teich. Stimmt. Ja, das ist halt für mich kein Journalismus. Also das, so eine Frage kann ich halt stellen als absoluter Honk, der hier mit Skype Interviews aufzeichnet. Weißt du? Ja. Aber nicht als Journalist, wenn ich damit mein Geld verdiene. Das ist Bullshit aus meiner Sicht. Also, ja, sehe ich auch so. Weiß ich nicht, da ist auf jeden Fall Improvement angesagt, sag ich mal so. So, ja. Peter. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast, um jetzt mal das Thema auf was anderes zu lenken, denn ich denke mal, das Helwani-Ding haben wir durchgerotzt. Ja, stimmt. Jetzt hast du ja gesagt, du hast das letzte Wochenende gar nicht richtig mitverfolgt, also die Fight Night in Ottawa. Also du hast aber schon mitbekommen, wie die Kämpfe so ausgegangen sind. Nee, ich habe mir den Co-Main-Event und den Main-Event habe ich mir angeguckt. Und den Rest habe ich also gelesen, aber da darfst du mich jetzt nicht fragen, wer wen besiegt hat. Ja, nee, das ist auch gar nicht so interessant. Ich will lieber wissen, wenn du den Main-Event gesehen hast, was sagst du denn zu Rory McDonald? Also das war ja schon eine merkwürdige Performance von ihm. Also warst du ja überrascht, dass der so richtig nie in den Kampf gefunden hat? Also das, so ging es mir jedenfalls. Ich habe den Kampf gesehen und habe immer gedacht, Alter, Rory ist eigentlich der MMA-Kämpfer schlechthin, also der mit den meisten Möglichkeiten, einen Kampf zu beschreiten. Er ist nicht eindimensional, sondern er ist auf allen Gebieten top, absolut top. Ja. Aber wenn er jetzt, oder wenn du diesen Kampf jetzt nimmst gegen Stephen Thompson, versteift er sich eigentlich nur auf Leglocks, macht er diese 3 Leglock-Versuche, wo er da so reinrollt in seinen Gegner. Die Rolle sieht schon gut aus, ja. Ja, aber ansonsten kam halt gar nichts. Und das hat mich so gewundert. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Ich, also um ehrlich zu sein, ich mag den Rory McDonald ja sehr. Ne? Ich habe die Kämpfe von ihm bisher alle immer sehr gerne gesehen. Und ich bin da wahrscheinlich dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, fast verblendet an die Situation rangegangen, weil ich habe gedacht, Rory McDonald hat diesen Kampf nach Punkten gewonnen. Ich weiß nicht, also so im Nachhinein, wenn ich mir alles angucke, was ich so an Infos zu diesem Kampf sehe, dann frage ich mich, wie ich das auf diese Aussage kommen konnte. Aber für mich war der die ganze Zeit im Vorwärtsgang. Der hat, wie sagt man, einer der Bewertungspunkte ist doch Aggression zum Beispiel. Und da habe ich gedacht, ja, Aggression kam eindeutig von Rory McDonald. Und dann habe ich gedacht, der Rest ist so ein bisschen ausgeglichen. Und irgendwie habe ich gedacht, Rory McDonald hat da ständig versucht, irgendwie den Takedown oder an den Leglock zu kommen. Es gab 2 Takedown-Versuche von Rory McDonald und 3 genau. Leglock-Versuche. Ich meine, 25 Minuten ist ein bisschen dünne. Ist ein bisschen dünn, ja, Tatsache. Aber ich meine, von Thompson kam doch in der Hinsicht zum Beispiel gar nichts. Aber Thompsons Kicks und allgemein seine Offense, die Schläge und so, die waren so crisp und so auf den Punkt halt immer. Also ja, das Ding ist genau. Halt, der genau ist das. Enorm akkurat gewesen und hat es Rory McDonald so schwer gemacht, überhaupt an ihn ranzukommen, dass ja, man das an sich auf jeden Fall honorieren muss in jeder Runde. Also dieses ja. Diese Distanz zu wahren, gleichzeitig, der, natürlich, der hat keine Knockout-Punches daraus gehauen, sondern der hat es exakt immer hingekriegt, die Reichweite so groß zu halten, dass Rory nicht gefährlich genug rankommen kann, aber er gleichzeitig immer mal wieder mit Schlägen punkten konnte. Und so ja, hat genau. Er sich sehr, sehr clever aus meiner Sicht diesen Kampf gesichert, weil das ja, ist natürlich für ihn auch ein schwerer Kampf. Ich glaube auch fast die doppelte Anzahl an Treffern gelandet oder so etwas am Schluss. Ne? Das ist ja auch eine Aussage. Absolut. Wie gesagt, ich kann das nicht so super neutral beurteilen am Schluss. Ich akzeptiere das natürlich, was bleibt mir auch anders übrig, dass der Stephen Thompson da Rory McDonald am Schluss vorgeführt hat. Also zumindest da, also vorgeführt ist jetzt natürlich krass ausgedrückt, aber genau das, was du vorhin meintest, der hat halt nie wirklich Sonne gesehen, hat da keine echte Chance gehabt, diesen Kampf zu gewinnen. Und stattdessen hat Stephen Thompson dann die ganze Zeit Treffer um Treffer gelandet. So, und ja, dann ist das Thema auch schon fast durch für mich. Ja, was man auch noch sagen muss, Rory hat wohl Probleme mit seiner Nase. Also er hat ja, also das weiß ja jeder noch, im Kampf gegen Robbie Lawler hat sich die Nase mal ordentlich ramponiert und war übel gebrochen. Ja. Und hat sich dann wohl 6 Wochen vor dem Kampf gegen Stephen Thompson die Nase nochmal gebrochen. Er hat wohl immer wieder Probleme mit einer gebrochenen Nase. Es heißt wohl auch, wenn du mal einmal eine gebrochene Nase hattest, musst du mindestens 1,5 Jahre Pause machen, bis das Ganze wirklich so verheilt ist, dass die nicht schneller bricht, als jetzt bei einem, dessen Nase noch nicht total zerkloppt wurde, wie die von Rory McDonald jetzt von Robbie Lawler dann praktisch zertrümmert wurde. Ja, da war die schon ordentlich Matsche, ne? Ja, und das, ich glaube, dass das mit dir so ein bisschen... Es fickt deinen Kopf einfach, wenn du immer so weißt, ey, nee, bloß nicht einen Treffer kassieren jetzt auf der Nase, ich fang da an zu bluten, krieg schlecht Luft und so. Das hindert dich, glaube ich, so all in zu gehen, ja, weil du selber weißt, dass du da anfällig bist und dass das den Kampf entscheiden wird, sehr wahrscheinlich. Also, ja. McDonald hat doch in der 4. Runde auch schon angefangen zu bluten. Da war das doch auch schon wieder, dass das Problem quasi mit der Nase aufgetreten ist. Irgendwie, ja, der hat sich wieder gebrochen. Die ist wieder gebrochen. Genau. Und da, ich meine auch, dass du im Kampf gesehen hast, dass er vorher war er ein bisschen offener und dann, nachdem dann das erste Blut quasi gefloss, hat er viel mehr konzentriert sein Gesicht geschützt. Also viel mehr. Stimmt, ja. Vorher hat er immer seine Verteidigungshaltung war, ich glaube, relativ offen. Eine Hand hat er immer von sich gestreckt gehabt. Er schützt halt sein Kinn mit seiner, also je nachdem, in welcher Position er steht, aber er jabbt halt und mit der anderen Hand schützt er sein Kinn. Das ist schon richtig, ja. Genau, aber ich hatte das Gefühl, also typische Boxerhaltung ist ja relativ nah, beide Fäuste am Kinn. So, und er hat aber nur eine Faust am Kinn gehabt und die andere relativ weit von sich gestreckt gehabt. Ich hatte immer so das Gefühl, das macht er mit Absicht, um dann zum Beispiel auf Kicks reagieren zu können. Genau, deswegen machst du es auch. Und unter Umständen auf Takedowns schneller reagieren zu können. Du musst als Boxer dich ja nicht darum sorgen, dass dir einer jetzt gleich die Füße wegreißen möchte. Ja, also deswegen ist es natürlich, es ist jetzt auch bei Stephen Thompson eher unwahrscheinlich, aber du musst ja trotzdem darauf gefasst sein, dass so eine Aktion kommt und wie du halt auch sagst, diese Kicks, die dann auch gegen den Körper kommen, auch da muss der ja einfach auf alles reagieren. Genau, aber diese relativ weite Verteidigungshaltung, die ist dann in Runde 4, 5 ist sie wieder gewichen und dann gewichen, genau, und relativ eng am Körper gewesen, sodass du mitbekommen hast, okay, da ist tatsächlich, also Nase ist kaputt und er hat Angst um seine Nase. So. Ich glaube aber auch, dass er in der 4. und 5. Runde wahrscheinlich auch so ein bisschen gespürt hat, dass es eng für ihn wird, weil ich glaube, als Kämpfer merkst du ganz genau, ob du einen Kampf gewinnst oder ob du ihn verlierst. Und ja, stimmt. Ja, also ich glaube, dass ihm das schon da bewusst wurde. Und er hat ja dann zum Ende der 5. Runde auch nochmal versucht, ein bisschen mehr Gas zu geben, was ihm aus meiner Sicht nicht gelungen ist. Also er hat dann zwar, ich meine, das ist einer der Top-Kämpfer. Er hat natürlich schon eine gewisse Leistung gezeigt. Das möchte ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber er hat halt nie eine Sonne gesehen gegen diesen Wonderboy Thompson. Und ich bin gespannt, ganz ehrlich, also ich gehe davon aus, dass Stephen Thompson jetzt als nächstes den Titelkampf bekommt. Ja, also ja. Er wird auf den Gewinner von Tyron Woodley gegen Robbie Lawler treffen. Und dann bin ich gespannt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass Robbie Lawler gegen Tyron Woodley gewinnt, auch wenn das heutzutage in der UFC eigentlich überhaupt nicht mehr vorhersagbar ist. Luke Rockhold ja. und Luke Rockhold und Michael Bisping können beide davon ein Lied singen. Aber ja. jetzt gehe ich mal davon aus, Lawler verteidigt den Titel gegen wie heißt er? Tyron Woodley. Tyron Woodley, genau. Dann geht's gegen Stephen Thompson. Und erstens mal glaube ich, dass es ein Mega-Kampf wird, weil ich glaube, Robbie Lawler wird nicht so an die Sache rangehen wie Rory McDonald. Ich glaube, Robbie Lawler läuft da direkt einfach mal auch rein. Also er kann schon taktisch gut kämpfen, aber er scheut, glaube ich, auch nicht den Schlagabtausch mit Stephen Thompson. Die Frage ist, was nee, ganz im Gegenteil. Ist ja eher andersrum. Ne? Also Stephen Thompson wird ja wahrscheinlich eher auch wieder taktisch klug kämpfen und dann wieder versuchen, den Abstand zu halten. Genau. Aber das ist dann, vielleicht ist dann Lawler an der Stelle, wie soll ich sagen, ein bisschen rigoroser. Glaubst du, dass Lawler den Titel verteidigen kann gegen Stephen Thompson oder siehst du Thompson vorne? Ja, wir müssen ja erstmal jetzt abwarten, ob das tatsächlich, ne, was du vorhin schon meintest, ob wir diesen Kampf tatsächlich sehen werden. Nicht, dass wir Tyron Woodley gegen Stephen Thompson sehen werden. Okay, nimm mal einfach mal beide Möglichkeiten. Was glaubst du, wäre für Stephen Thompson der leichtere Gegner? Ich glaube Woodley. Das glaube ich auch. Ich glaube, Woodley würde ein ähnliches Schicksal ereilen wie Johnny Hendricks. Nicht, weil Woodley auch ein Wrestler ist, sondern weil ich glaube, dass Stephen Thompson mit den Leuten, die sich eigentlich nur aufs Wrestling verstehen und das andere so dazugelernt haben, ja, Striking und so, dass er da eine sehr gute Strategie immer bislang gefahren ist. Ja. Zum einen gute Takedown-Defense und zum anderen halt diesen Abstand wahren und dann mit seinen brutalen Kickbox-Skills und Karate-Skills einfach den Gegner in Sachen Striking so überlegen ist, dass der keine Sonne mehr sieht. Und wie gesagt, Stephen Thompson hat eine geile Takedown-Defense. Und ja, voll. Im Striking gehört er mit zum Allerbesten, was du in der UFC finden kannst. Und das ist ein fucking Problem für alle anderen jetzt. Vor allem das, was du vorhin meintest, ne? Der ist halt so crisp, ne? So super präzise, sauber. Und dann, wenn so ein Kick dich halt dann mal irgendwo präzise im Gesicht trifft, ja, dann willst du auch nicht mehr. Ja. Also, wie siehst du die Chancen gegen Lawler? Meinst du? Also Chancen auf jeden Fall. Ich glaube, bei Lawler bin ich vor allem jetzt dann gespannt auf den nächsten Auftritt, weil der hat ja jetzt auch echt miese Kämpfe hinter sich, ne? Also da waren ja jetzt die letzten drei waren ja mega brutal. Und ich glaube, das machst du auch nicht ewig. Vielleicht. Peter, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Kann das sein, dass du zufällig dein Handy neben deinem Rechner hast? Nee, eigentlich nicht. Na gut, weil ich höre die ganze Zeit hier so ein, weißt du, dieses typische GSM-Geräusch. Ja, warte, ich mach mal eben, egal was jetzt Sache ist. Jetzt kommt's ganz schlimm hier, Peter. Ja, warte. So, jetzt nicht mehr. Das war dein Handy, das gibt's ja gar nicht. Ich hab das jetzt, also weil es lag vielleicht doch zu nah. Ich hab's rangeholt, ich hab's ausgemacht. Ja, gut. Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich hab's gerade ganz laut gehört, deswegen musste ich unterbrechen. Ne, scheiß drauf. Was wollte ich sagen? Also ich glaube, dass diese Art von Kämpfe, die jetzt Lawler intus hat, das machst du halt nicht ewig, ne? Und ich glaube auch, dass dir das die Birne weich macht. Mhm. Jetzt hat er natürlich auch wieder gut Zeit dazwischen gehabt, bis dass er wieder ins Oktagon steigen muss. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir wissen ja das passieren kann das immer. Vielleicht landet Tyron Woodley irgendwie den großen Haymaker und Feierabend ist. Und wenn Lawler den Kampf übersteht und das auch wieder ein Schlachtfest wird, vielleicht landet Thompson dann den präzisen Kick ans Kinn und dann ist Feierabend. Ne? Also ne, das ist tatsächlich für mich eher schwer vorhersehbar. Ich glaube auch, dass diese fast schon Abnutzungskämpfe der letzten Monate, ja, dann irgendwann auch mal irgendwann mal ihren Tribut zollen. Also das Ding gegen Condit war extrem, das gegen Rory McDonald brauchen wir gar nicht drüber reden. Er hat davor auch schon harte Kämpfe bestritten. Also irgendwann wird mal der Punkt kommen, wo einfach so sozusagen das Maß voll ist und er dann dafür bezahlen muss. Ja, und davor waren doch beide Kämpfe gegen Hendrix, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die waren ja beide auch so hart. Waren auch hart, ja, absolut richtig. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt gegen Tyron Woodley so darstellt, denn auch Woodley kann hart schlagen, darf man auch nicht unterschätzen. Und wie sehr vielleicht dann auch Robbie Lawler von diesen letzten Kämpfen noch mitgenommen ist. Also muss man mal abwarten. Ja, bislang hat er das alles gut weggesteckt, aber man weiß halt nie, wann dieser eine Schlag zu viel gelandet wurde, sage ich jetzt mal. Ich finde, das beste Beispiel, ein gutes Beispiel ist GSP, der wirklich nie oder selten getroffen wurde, bis nach seiner, was war das nochmal, nach seinem Kreuzbandriss, als er dann zurückkam und gegen Condit gekämpft hat, und natürlich erst recht gegen Johnny Hendricks und dann viele Treffer kassiert hat und dann auch davon gesprochen hat, dass er Gedächtnislücken hat und sich manchmal einen halben Tag nicht mehr erinnern kann und so und da wirklich viele, viele Treffer kassieren musste und dann hat man so auch das Gefühl gehabt gegen Johnny Hendricks, okay, das waren jetzt zu viele Treffer, er ist nicht mehr der alte GSP, der jetzt zurückkommt. Ja. Peter. Ja, ja. Sagst du, meinst du? Glaubst du wirklich? Er hat doch also gesagt, nur, bei Helwani, er ist soweit. Ja, es geht jetzt eigentlich nur darum, was die Manager mit der UFC aushandeln. Und er will gegen Bisping kämpfen. Ja, also das habe ich natürlich auch gehört. Aber also, wenn du mich jetzt fragst, will ich das sehen, da würde ich eher sagen, ich glaube fast nicht. Ich bin eigentlich ganz froh gewesen darüber, dass das einer von den Kämpfern ist, die abgetreten sind, als man noch sagen konnte, das war der Beste. Ja, das also, war auf jeden Fall ein cleverer Move mal, ja. Also, weil sonst sieht man das halt immer nur, wenn sie dann 12 Mal in Folge verlieren und, weiß ich nicht, wenn Christoph Schulz aus der Häschengasse 3 irgendwie mit dem Papierflieger auf die schießt, fallen die schon um. So ist normal der Abgang von großen UFC-Kämpfern. Ja, und GSP hat eigentlich so den perfekten Ausstieg geschafft, weil sein Stern zu sinken begann. Und er dann noch so eine fragwürdige Entscheidung für sich verbuchen konnte gegen Johnny Hendricks. Und ich sag auch, also es war doch eigentlich alles gut. Du bist mit dem Titel abgetreten, du hast den Leuten bewiesen, dass du eigentlich wahrscheinlich mit der beste Kämpfer aller Zeiten bist. Und jetzt kannst du nur noch verlieren. Jetzt geht er in die nächsthöhere Gewichtsklasse. Angenommen, der Kampf gegen Michael Bisping kommt zustande. Aber ich tendiere dahin, dass es dann wirklich auch so kommen wird. So. Das ist dann schon mal ein Problem, weil du in einer höheren Gewichtsklasse kämpfst. Dann kämpfst du gegen einen Gegner, der einfach die letzten Jahre immer im Oktagon stand und GSP einfach nicht. Und es ist mir egal, was Dominic Cruz sagt. Ringrost, den gibt es sehr wohl. Ja, auch Dominic Cruz hat Ringrost, aber der ist halt noch so gut, ja, dass er selbst mit Ringrost einen TJ Dillashaw besiegt. So, das ist meine Meinung zu der ganzen Sache. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt Michael Bisping GSP besiegt, ja, dann, ja, das, damit macht er sich, also, nee, er macht sich nicht das kaputt, was er sich davor aufgebaut hat, aber war es dann wert? So denke ich mir, also, und wenn er gewinnt, war das dann wert? Man, er will wahrscheinlich einen Titel in 2 verschiedenen Gewichtsklassen tragen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was ihn so ein bisschen motiviert. Ja, er sieht eine gute Chance gegen Bisping, zu Recht aus meiner Sicht, aber es wird auch nicht leicht. Und er möchte halt, das könnte ich mir vorstellen, wirklich diese 2 Gürtel in 2 verschiedenen Gewichtsklassen halten. Ja. Was vor ihm ja nur BJ Penn und Randy Couture, glaube ich, gelungen ist. Ja, genau. Richtig. Also für mich ist eher so die ich glaube, Michael Bisping ist von allen Champions, die wir zurzeit haben, wahrscheinlich der schlagbarste. Ich denke, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ohne dem jetzt da irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber gewonnen hat er in erster Linie, weil Luke Rockhold dachte, den hau ich mit links weg. Ja, glaube ich auch. Weil er halt einfach genau das festgestellt hat, dass Rockhold nach seinen Schlägen die Deckung nicht gleich wieder oben hat und einfach anfällig ist für so einen linken Haken. Ja, also ich meine, er hat ja nicht unverdient gewonnen, das bestimmt nicht. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass ein vorbereiteter Luke Rockhold haut den eigentlich aus den Socken. So. Und deswegen halte ich, es ist natürlich vermessen. Ich meine, das ist auch immer frech, wenn das jemand sagt, der keine Kampferfahrung hat. Ich glaube aber, dass von den aktuellen Champions ist Michael Bisping der schlagbarste Champion. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich GSP jetzt quasi genau zum richtigen Zeitpunkt aus der Deckung wagt und sagt, ich möchte diesen Kampf haben. ich, wenn ich UFC wäre oder ja, genau, wenn ich entscheiden müsste, wer da als nächstes aufeinander trifft, ich würde GSP diesen Kampf nicht geben. Natürlich ist es irgendwie eine geile Kiste, den Rückkehrer da direkt um einen Gürtel kämpfen zu lassen. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, du musst dich erst einmal beweisen, ob du denn überhaupt noch Champion-Kaliber bist. Ob du denn überhaupt, ob du das überhaupt durchstehst. Gegen wen soll er dann kämpfen? GSP, ja. Jetzt erstmal. Ja, genau. Er will nur große Kämpfe bestreiten. Er hat gesagt, ich möchte große Kämpfe bestreiten, die Fans sehen wollen. Also du kannst den jetzt hier nicht, was weiß ich, gegen Joel Romero oder so antreten lassen. Das macht keinen Sinn. Also Anderson Silva kommt mir da noch ins Gedächtnis. Den Kampf, den wir immer sehen wollten. Ja, das wäre natürlich mega gut. Aber du kannst ja auch zum Beispiel, der andere Kampf, wo jetzt alle drüber schreien, ist doch Dan Henderson. Mhm. Mach doch die Kiste zum Beispiel. Ne? Meinst du jetzt GSP gegen Henderson? Oder Bisping? Irgendwie, ja, zum Beispiel. Warum nicht? Nee, GSP gegen Henderson. So, ja, ich glaube, dass der Kampf nicht groß genug ist. Title Contender. Nee. Ich glaube, das ist GSP nicht groß genug. Ich meine, Dan Henderson, ey, gut und schön, dass der jetzt da so ein mega Ding gelandet hat gegen Hector Lombard. Das ist, finde ich wirklich, ich weiß nicht, aber ich freue mich für den Typen wirklich. Aber es ist mir dann trotzdem noch zu wenig, ja, um jetzt wieder so einen Dicken machen zu können, ja, und auch um Titelkampf zu sprechen und so. Also. Ja, aber ist denn GSP in der Situation, dass er den Dicken machen kann? Der ist doch in Rente. Der ist für mich einer der größten Champions, die die UFC bislang hatte. Der war der absolute Pay-Per-View-Draw jahrelang. Mhm. Ist unbesiegt seit Ewigkeiten, also seit diesem Metzera-Ausrutscher. Und ist halt auch einfach jemand, der getan hat, um seinen Number-One-Contender-Status irgendwie auch zu halten, selbst wenn er jetzt ein paar Jahre mal oder anderthalb Jahre eine Auszeit nimmt. Es ist nicht die ideale Ansetzung, da gebe ich dir recht. Also wenn es nach mir ginge, würde ich Bisping, Rockhold 2 machen und Whiteman, kommt drauf an, wie lange der noch ausfällt, gegen Jacare. Das wäre so meine Vorstellung. Ja. Aber ich fänd jetzt zum Beispiel, aber das ist auch wieder dann meine persönliche subjektive Meinung, ich würde ja Whiteman als nächstes gegen Bisping stellen. Ne? Kann man auch machen. Also ich finde, du kannst Rockhold, Whiteman, Jacare und selbst auch, der jetzt zwar momentan nicht gerankt ist, aber seine Sperre läuft ja bald ab, Joel Romero mit ins Boot holen sozusagen. Also auch er hat aus meiner Sicht Argumente an der Hand, dass er sagen kann, ich könnte auch einen Titelkampf bekommen, aber er ist so vom Namen halt derjenige, den ich am ehesten ausschließen würde. Aber wenn du jetzt mal so guckst, in dieser Middleweight Division, wen könnte, oder gegen welchen Kämpfer aus den Top 10 siehst du Michael Bisping als Favoriten? Als Favorit gegen gar keinen. Rockhold ist Bisping nicht der Favorit. Gegen Whiteman ist er nicht der Favorit, gegen Jacare ist er nicht der Favorit. Wie siehst du es bei Belfort gegen Bisping? Wer wäre für dich der Favorit? Da tue ich mir ein bisschen schwer. Würde ich fast Bisping sagen. Da gebe ich dir recht. Aber auch eher wegen TRT. Meinst du, dass der da nochmal eine Portion draufpackt, dann der Belfort? nee, also ohne TRT hat er halt nichts mehr zustande gebracht, oder? Das stimmt, ja. So einfach ist das. Also vorher, als es noch alles in Ordnung war, als er noch schlucken durfte, was er wollte, da war das halt einfach eine Granate. Ne? Da hatte er ja auch diesen Headkick-KO gegen Luke Rockhold hingekriegt. Und gegen das war natürlich super geil. Ja, genau. Das war ja richtig geil. So. Aber seitdem das klar ist, dass er nicht mehr darf, ist er für mich, also die letzten Kämpfe, die da, also zum Beispiel auch der Whiteman-Kampf, das war ja eher traurig, was da abgeliefert wurde. Auch gegen Jacare. Ja, es ist merkwürdig, dass der da noch auf 4 gerankt ist. Also, das ist ein bisschen merkwürdig. Und was du vorhin auch noch gesagt hast, dass Bisping der Gegner ist, der am leichtesten zu besiegen ist von den aktuellen Champions. Und jetzt gucke ich gerade mal so durch. Im Flyweight haben wir Demetrius Johnson, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, Dominic Cruz Bantamweight. Ich guck mal gerade so durch, Dos Anjos ist wahrscheinlich auch, ja, nicht so leicht zu besiegen. Bisping, McGregor, Lawler, Stipe Miocic. Nee, da ist Bisping leichter zu besiegen, gebe ich dir auch recht. Misha Tate als Bantamweight. Hängt immer davon ab, wen du gegen die stellst, ne? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, also da gebe ich dir recht, Bisping ist der Gegner, dem man wahrscheinlich am wenigsten zutraut, seinen Titel zu verteidigen, muss man da sagen. Ist natürlich auch mega frech eigentlich, ne? Weil der ist der Typ mit den meisten Significant Strikes, ne? Mhm, aber ja. Irgendwie. Und den so meisten Siegen aktuell zusammen mit GSP in der UFC. Ja. Okay, das wäre zum Beispiel auch schon wieder, darüber könntest du natürlich diesen Kampf auch aufbauen, ne? Dass du sagst, okay, wir machen jetzt den, der tatsächlich die meisten Siege in der UFC zusammenkriegt. Kampf, das ist ein schönes Plus noch zu dem Titelkampf an sich, das stimmt. Ja. Aber ja. Also für mich, um ehrlich zu sein, wir hatten ja gerade gesagt, GSP war bei seinem letzten Kampf in der UFC eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. Jetzt, warum, wieso, weshalb, sei mal dahingestellt. Faktisch hat er diesen Kampf ja mehr verloren als gewonnen, auch wenn die Punktrichter das anders sahen. Und für mich ist das eher so, dass er sollte eh in Rente bleiben. Das wäre das Allerbeste, meiner Meinung nach, weil der kann fast nur verlieren. Er kann nur verlieren. Wenn er nur nach Punkten gewinnt und das nicht nach GSP aussah, sondern nach die Punktrichter haben es ihm eher gegeben, ne? Also der hat ja früher auch schon nicht seine Kämpfe unbedingt per K.O. gewonnen, sondern wirklich, also die letzten waren ja alles eher die Punktsiege, wo er schön die Leute mit dem Jab immer auf Abstand gehalten hat. Wenn dieser Kampf nicht nach GSP am Schluss aussieht, dann verliert der mehr am Schluss. Weißt du, was ich meine? Dann bröckelt dieses Bild von diesem großartigen Champion. Aber wenn du sagst, das fände ich halt schade. Aber wenn du sagst, er kann nichts gewinnen, wenn er halt Michael Bisping in der zweiten Runde ausknockt oder submittet, dann hat er ja schon was gewonnen. Ja, das wäre natürlich, klar, das wäre natürlich geil, absolut. Ja, also das traue ich ihm irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wie alt ist er jetzt? 36, 37, 38, 39? 35, der ist noch nicht so alt. Ist er gar nicht so alt? Nee, 35 ist der. Ja, gut. Also der hat schon noch ein, zwei gute Jahre vor sich, wenn er denn sonst nicht weiter angeschlagen ist. Wenn er in die Heavyweight Division wechselt, ne? Ja, also ich bin gespannt. Also ich möchte ihn irgendwie, möchte ich ihn schon wieder sehen, weil ich finde, es ist halt ein großartiger Kämpfer. Und wenn er, ich sag mal, wenn er so die Leistung vor seinem Kreuzbandriss abrufen kann, ja, das wäre natürlich phänomenal. Oder auch im Kampf gegen Carlos Condit. Man darf halt einfach nicht vergessen, ey, wenn wir jetzt Carlos Condit sehen, wie gut der ist, ja, und GSP hat den nach so einer langen Verletzungspause besiegt. Und das war nicht irgendwie so ein Easy-Peasy-Sieg, sondern das war schon ein guter Sieg, ja, obwohl er dann auch mal angenockt wurde von Carlos Condit. Trotzdem hat er das Ding gewonnen. Das zeigt halt auch nochmal, wie gut GSP ist. Aber ich glaube, darüber müssen wir uns auch nicht unterhalten, wie gut der ist. Nee. Die Frage ist halt, wie gut ist er jetzt noch? Und das würde ich schon gern wissen. Und ich hätte, also bevor ich Dan Henderson gegen Michael Bisping sehe, möchte ich lieber GSP gegen Michael Bisping sehen. Sag ich ganz ehrlich. Und ich hätte auch kein Problem damit, Rockhold gegen Bisping nochmal zu sehen. Aber ich glaube, das wird es dann vermutlich irgendwann nochmal geben. Könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, ich glaube auch, das sind so Kämpfe, die kommen auf jeden Fall. Auch Chris Weidman ist ja nicht raus aus dem Title Picture. Aber wenn es nach mir geht, sollte der GSP sich eher auf eine Kommentatorenrolle oder was auch immer irgendwie zurückziehen. Der kann ja gerne sein Geld mit der UFC machen. Aber ich hab echt Sorge darüber, dass das gnadenlos in die Hose geht. Dass es zumindest nicht schön wird für alle Beteiligten. Er steht zu befürchten. Ja, aber ich meine, geil, wirklich, wäre mega geil. Stell dir vor, der haut den einfach, gibt dem 3-4 Punches und Runde 2 ist das Thema durch, ne? Und der steht da mit dem Gürtel wieder in der Hand. Klar, da steh ich natürlich jubelnd im Wohnzimmer, absolut. Die Frage ist, wenn ich mir vorstelle, GSP gegen Luke Rockhold oder gegen Chris Weidman, sehe ich halt für George St. Pierre, da sehe ich dann wirklich keine Chance, komischerweise. Also gegen Michael Bisping denke ich mir so, ja klar, aber gegen einen fitten Weidman, gegen einen fitten Luke Rockhold gegen einen fitten Jacare, holy fuck. Also ich wie gesagt, ich hätte auch kein Problem damit, Anderson Silva gegen George St. Pierre zu sehen. Und wenn er diesen Kampf gewinnt, dann kämpft er gegen Bisping. Aber ich denke mal, dass du so viel Zeit gar nicht hast. Also wenn Bisping jetzt als nächstes gegen einen anderen Top-Middleweight-Gegner antreten muss, wird er wahrscheinlich den Titel verlieren. Ja, es ist auch schon wieder super frech, dass wir das einfach annehmen, dass er jetzt Glück hatte, dass er den Titel jetzt mal halten darf und das als beim nächsten Kampf musste den bestimmt wieder abgeben. Aber es steht halt da echt zu befürchten, ne? Und dann, ja, dann ist es so ein bisschen die Taktik. Was fährst du jetzt als UFC? Sagst du, yo, das nehmen wir jetzt mit, da schalten alle ein, GSP kommt zurück und darf direkt um den Titel kämpfen und da haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ja, was glaubst du, wer wird da bei den Buchmachern am Schluss der Favorit sein? GSP. Bisping, GSP? Also wenn Bisping gegen George St. Pierre antritt, dann glaube ich, dass GSP Buchmacher-Favorit ist. Ja. Ja. Würde ich sagen. Da sind wir beim guten Thema, weil wahrscheinlich, Peter, du gehst ja jetzt wieder in Urlaub, so ist das immer so deine Art. Immer wenn wir wieder mit MMA-Radio beginnen, gehst du erstmal in Urlaub, zu Recht. Brauch dann immer Urlaub, ja. Kreative Pause. Und wahrscheinlich werden wir uns vor UFC 200 gar nicht mehr sprechen, weiß ich nicht, vielleicht noch spontan oder so, müssen wir mal gucken, ja. Aber ich möchte jetzt hier noch als letztes kurz mit dir mal, weil wie gesagt, ich kann dich da nicht mehr dazu befragen, ja. Mit dir mal kurz über die UFC 200 Card drüber gehen und einfach mal so deine Meinung hören. Ich werde jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil ich werde mir das natürlich dann aufheben, wir haben ja noch ein paar Sendungen, aber von dir würde ich es dann schon mal gerne wissen. Wir fangen mal unten an, oder fangen wir mal oben an. Also ich hab's mal eben auf. Ich hab's ja nicht offen. Eine Sekunde. Okay. Die Card ist ja insgesamt wirklich unfassbar. Also jedes Mal, wenn ich die so vor mir sehe, denke ich mir wirklich, das ist so unglaublich. Also 9 Kämpfe, würde ich sagen, haben hier das Potenzial, ein Main Event, nicht immer eines Pay-Per-Views, aber dann vielleicht mal einer Fight-Card zu sein. Einer Fight-Night, nicht einer Fight-Card. Also selbst Diego Sanchez gegen Joe Lauzon könnte ich mir schön für Hamburg vorstellen. Also das wäre mir wirklich recht, wenn die beiden den Main-Event von Hamburg stellen würden. Also das ist eine sehr, sehr geile Card. Logischerweise, UFC 200 braucht man nichts dazu sagen. Ich fange mal an. Cormier gegen Jones, was glaubst du, wer gewinnt? Keine Ahnung. Ich sag Jones. Ja, würde ich dir heute zustimmen. Vielleicht mache ich nächste Woche dann nochmal einen ganz großen Stunt und behaupte dann Daniel Cormier. Aber da werde ich mich jetzt noch nicht zu äußern. So, Lesnar gegen Mark Hunt. Das ist für mich immer wieder interessant, was Leute da so für Tipps raushauen. Nicht, das möchte ich überhaupt nicht wertend verstehen oder so. Aber ich finde es halt einfach interessant, wie Leute zum einen Mark Hunt einschätzen und zum anderen Brock Lesnar. Positiv wie negativ. Was ist dein Tipp hier? Was glaubst du, wie der Kampf ausgeht? Genauso. Keine Ahnung. Ja, super schwer. Vor allem, weil du natürlich überhaupt nicht weißt, was kann Brock Lesnar zurzeit leisten. Dann habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, aber das mag auch nur sein, weil ich da noch nicht informiert genug bin. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht findet der Kampf ja doch nicht statt, weil die WADA am Schluss da irgendwas dagegen hat. Also da steht ja immer noch so ein bisschen zu befürchten, dass da doch rauskommt, dass da irgendwelche Mittelchen genommen worden sind. In dem Fall wäre es dann die USADA. Die ist für USADA, die ist für die Dopingtests der UFC zuständig, genau. Ja. Also das habe ich immer noch so ein bisschen im Kopf. Das kann mir aber auch gerne jemand mal beantworten, ob ich mir da irgendwie unbegründete Sorgen habe. Ja, es ist wahrscheinlich eher unbegründet, weil man Brock. Also zum einen ist es so, man ist jetzt so nah an UFC 200 dran, dass die Testergebnisse vermutlich keinen Einfluss mehr auf die Card haben werden, sondern erst im Nachhinein relevant sind. Sprich, du kennst das noch von John Jones gegen Daniel Cormier vom ersten Kampf, als im Nachhinein bekannt wurde, dass John Jones ein paar Wochen vor dem Kampf positiv auf Kokain getestet wurde. Ja, richtig. Und die Tests, also Lesnar wurde ja jetzt in Rekordzeit 5-mal getestet, also innerhalb von 7 Tagen oder so wurde der 5-mal getestet oder von 10 Tagen 5-mal, ist egal. Ich denke, dass diese Testresultate erst relevant werden nach dieser Card. Und ich bin ehrlich, Lesnar gibt da einen Fick drauf. Das sage ich dir jetzt schon. Weil es ist nicht so, dass Brock Lesnar jetzt eine neue Karriere als UFC-Fighter starten will, sondern er möchte hier bei UFC 200 mitkämpfen. Das ist das Einzige, was ihm jetzt erstmal durch den Kopf geht. Kann gut sein, dass das Ganze dann vielleicht noch Früchte trägt und er dann noch einen weiteren Kampf bestreitet. Aber erstmal steht jetzt nur dieser eine Kampf für ihn im Vordergrund und sollte er positiv auf Doping getestet werden, denkt er sich halt, I don't give a shit. So. Ja. Und ich sag dann jetzt einfach, Lesnar macht das Ding. Ja, also ich deute mal schon was an. Also für mich ist Mark Hunt der Favorit, ganz einfach, weil Brock Lesnar eine extrem lange Pause hinter sich hat. Ich glaube auch, dass Mark Hunt zumindest mal die Möglichkeiten hat, Brock Lesnar daran zu hindern, ihn zu Boden zu wresteln. Ja, also Mark Hunt ist einfach so ein Klumpen auf, von der da wurde steht. Das ist schwer, den einfach mit einem Takedown zu Boden zu befördern. Da wird sich Brock Lesnar, denke ich mal, schon schwer tun, ist meine Vermutung. Und Mark Hunt, der schlägt halt wie wenn ein Pferd austritt. Und ich bin gespannt, ob Lesnar da den richtigen Gameplan findet. Ja, da bin kann ich mich noch nicht so richtig festlegen. Lesnar wird da auch nicht ganz blauäugig an die Sache rangehen. Der wird sich gut vorbereiten, aber das wird ein sehr interessanter Kampf. Ich finde den wirklich, wirklich interessant. Ja. Tate gegen Nunes. Ich auch. Also, von den Heavyweight-Kämpfen meiner Meinung nach mit das Spannendste, was wir seit Ewigkeiten sehen. Auch wahrscheinlich eher aufgrund der Namen, aber ich bin auf jeden Fall. Gegen Verdum fand ich schon nochmal einen Ticken geiler, weil es halt einfach so zwei absolute Mega-Heavyweights in ihrer Bestform sozusagen waren. Natürlich haben wir nicht gewusst, dass Cain Velasquez nur auf Meereshöhe 0 oder so kämpfen kann. Das wussten wir noch nicht, aber wir gingen davon aus, dass beide in absoluter Bestform sind. Ja. Deswegen fand ich es im Vorfeld spannender, ja. Aber dass so ein Typ kommt jetzt seit Urzeiten, kommt wieder und darf direkt den Co-Main-Event bestreiten und zwar dann halt auch nicht gegen Fallobst, sondern gegen Mark Hunt, ne? Ja. Aber du kannst ja Brock Lesnar nicht im Fight Pass Card stellen, stell dir das mal vor, du. Da bricht der Server zusammen. Was denkst du bei Misha Tate gegen Amanda Nunes? Tate. Merkwürdig. Für mich immer noch merkwürdig, wie sehr oder wie schnell sich das alles geändert hat. Wenn ich mir so überlege, vor 9 Monaten, wenn mir einer gesagt hätte, vor 9 Monaten, dass weder McGregor noch Ronda Rousey auf der UFC 200 Card stehen, oder von mir aus vor einem Jahr, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und wenn mir dann noch jemand gesagt hätte, dass Misha Tate Bantamweight Champion ist, das ist, sie hat's verdient, gar keine Frage, aber das ist für mich immer noch merkwürdig und mir fehlt Ronda Rousey extrem. Ich habe ja jetzt im Urlaub ihr Buch gelesen. Ja. Das empfehle ich wirklich jedem. Man lernt Ronda Rousey relativ gut kennen und versteht, wie diese Frau tickt und was die eigentlich für ein Martyrium über Jahre jetzt schon über sich ergehen lassen muss. Damit meine ich nicht ja diesen Fame und so, sondern wie schwer das ist, über so viele Jahre auf dem höchsten Niveau immer kämpfen zu müssen, sei es im Judo oder MMA. Das ist unfassbar und es gibt, glaube ich, wirklich nur ganz wenige Menschen, die das so durchziehen können. Also jeder, der einfach nur so mal eine Diät macht oder ins Fitnessstudio geht und da schon abkotzt, das ist nichts. Also dieses Buch empfehle ich wirklich jedem. Phänomenales Buch, weil man einfach so ein bisschen versteht, wie Ronda Rousey tickt. Man denkt ja schon, das ist eine Psychopathin. So, aber hochinteressant. Aber wir haben doch auch schon mal drüber gesprochen, nachdem dann klar war, also ich glaube, nachdem Holly Holm Ronda Rousey besiegt hat, haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, wer als nächstes gegen Holly Holm kämpfen könnte. Und ich meine, dass du auch gesagt hättest, dass Misha Tate wahrscheinlich der schwerste Gegner für Holly Holm wird. Ja. Ne? Und deswegen, so ist es, das ist ja genau, das ist ja passiert, was wir uns da schon damals gedacht haben. Ja, ja, das so, ist das, von daher, dass sie halt eher eine Möglichkeit findet, Holly zu Boden zu wresteln und sie dann auch da zu halten, als Ronda Rousey, die halt nur diese Sweeps hat, diese Judo-Würfe sozusagen. Ja. Jose Aldo gegen Frankie Edgar. Wahrscheinlich. Es geht zwar nur um den Interimstitel im Featherweight, aber ich gehe davon aus, dass das über kurz oder lang dann wirklich der Champion im Featherweight sein wird. Ich glaube, McGregor wird nicht mehr den Titel verteidigen. Ich habe so das Gefühl, dass er Featherweight einfach nicht mehr schafft. Was glaubst du, wer gewinnt den Kampf? Ich glaube Edgar? Ja. Frank, ja. Ja, wobei die beiden haben schon mal gegeneinander gekämpft, richtig? Ja, ja, die haben schon mal gegeneinander gekämpft. Es war ein sehr ausgeglichener Kampf. Das war bei UFC, was war das? Das war in Brasilien auf jeden Fall. 156, nee, das war in Las Vegas, guck mal, jetzt habe ich ja, genau, UFC 156 in Las Vegas war das. Da haben die beiden schon gegeneinander gekämpft, ja. Mhm. Also, ja, ich möchte mich jetzt noch nicht zu früh festlegen, weil ich mir da noch mehr Gedanken drüber machen will. Jose Aldo ist halt eine große Unbekannte, was genau macht. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja, Niederlage mit ihm gegen Conor McGregor. Und was wir halt auch gesehen haben, dass viele aus diesem Nova Uniao Team, seitdem es diese härteren Dopingkontrollen gibt, irgendwie halten die gar nicht mehr so gut mit. Aber ich möchte ja jetzt keinen Zusammenhang herstellen. Nee, aber genau das ist auch meine Begründung dafür, weshalb ich Edgar da am Schluss vorne sehe. Weil ich glaube, dass da was nicht stimmt. Stand heute würde ich auch auf Edgar tippen, aber es ist enorm schwer. Man darf das immer nicht unterschätzen und man darf sich nicht blenden lassen von diesem einen Fehler, den Jose Aldo gemacht hat. Jose Aldo ist, und hier hole ich den Joe Rogan raus, der muss bei jeder Ausgabe einmal dabei sein, ein Bad Motherfucker. Und man sollte den nicht unterschätzen. Also nur, weil er jetzt gegen Conor McGregor sich ein bisschen dämlich angestellt hat. Velasquez, Cain Velasquez gegen Travis Brown. Das ist auch ein geiler Kampf. Ist dir aufgefallen? Ich sehe das hier gerade, wenn ich auf Wikipedia klicke. Ja, volle Kanne. Jetzt pass mal auf. Der Cain Velasquez hat in den letzten, drei Jahren nur 2 Kämpfe bestritten. Ja. Okay. Cain kommt zurück. Ein Kampfschwein ist und sich im Training immer kaputt macht. Ja. Cain kommt nach einem Jahr Pause zurück. Oder nach über einem Jahr, da hat er den Titel verloren gegen Fabrice Werdum. Wissen wir natürlich noch alle. Und Travis Brown kommt nach der Niederlage gegen Arlovski zurück. Nee, Quatsch, er hat zwischenzeitlich noch gegen Matt Mitrione gewonnen. Stimmt, das war die Geschichte mit dem Eye-Poke. Da diese etwas fragwürdige... von Matt Mitrione. Ja. Was glaubst du? Wer gewinnt den Kampf? Velasquez. Ja, finde ich einen interessanten Kampf. Würde auch im ersten Moment auf Velasquez tippen. Brown ist aber mega gefährlich. Dann der nächste absolute Knaller aus meiner Sicht. Cat Zingano gegen Juliana Pena. Ich finde ja, Juliana Pena ist ja ein geiles Schwein. Kann ich anders sagen. Die mal ficken. Ich muss es einfach so sagen, wenn ich da mal an Schlüppi kommen würde. Mit der Ring wollte sagen, ne, oder? Da würde ich aber ganz schön ringen, Peter. Sag ich dir ganz ehrlich. Würde ich mal meinen Ringwurm rausholen, du. Ja, Ketsukano kommt nach der Niederlage gegen Ronda Rousey jetzt erst zurück. Also eine lange Pause. Stimmt. Ja. Diese dumme Niederlage, muss man fast schon sagen. Also das war, glaub, mit einer der einfachsten Kämpfe für Ronda Rousey. Und die gute Juliana Pena hat eine richtig geile Serie hingelegt. Jessica Rokosi besiegt im Ultimate Fighter Finale. Dann hat sie sich ja verletzt, musste auch länger aussetzen. Hat dann Milana Dudiva besiegt in einer sehr brutalen Art und Weise. Das muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt als Indikator dafür sehen, dass sie besonders gut ist. Aber der Sieg gegen Jessica Ai hat dann, glaube ich, schon nochmal den Ausschlag dafür gegeben, dass sie jetzt gegen Cat Zingano vermutlich schon so einen Number-One-Contender-Kampf bestreitet. Schön, dass sich mein Drucker jetzt reinigt übrigens. Ja, schon mal gut. Was denkst du? Pena. Ja. Glaube ich schon. Also, ja, dieser Scheißdrucker, das kann ja echt nicht wahr sein. Also, vorhin habe ich ja eine Ausgabe 4.11 VfB aufgenommen. Da klingelt das Telefon, da klingelt die Haustür, da schreit ein Baby im Hausflur. Und jetzt nehme ich MMA Radio auf, da reinigt sich der Drucker, die draußen pfeifen die Spatzen. Es ist immer irgendwas, wenn ich einen Podcast aufnehme. Hier ist immer Ich bin schon froh, dass die Nachbarn hier das Sägen aufgehört haben. Ja, schön. Ja, also es ist halt das große Ding bei Cat Zingano, wie hat sie die Niederlage verkraftet gegen Ronda Rousey. Man darf halt nicht vergessen, das war ihre erste Niederlage. Also 14 Sekunden gegen Ronda Rousey, das war ihre erste Niederlage davor. Misha Tate besiegt, Amanda Nunes besiegt, Raquel Pennington besiegt. Das ist alles kein Fallobst. Also Cat Zingano ist wirklich legit as fuck. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man hier sich so ein bisschen von der Ronda Rousey Niederlage blenden lässt. Aber wahrscheinlich, ne? Ja. Aber eigentlich darf dir das als Cat Zingano darf dir das ja eigentlich nichts ausmachen, ne? So 14 Sekunden, das ist ja wirklich, das ist genau wie Jose Aldo, ne? Diesen einen Punch, das ist halt dumm gelaufen, so. Das ist ja jetzt nicht. Bei Cat Zingano hat ja kein Kampf stattgefunden. Cat Zingano hat eine ganz, ganz blöde Karrierekurve, Karriereknick erlitten, so muss man es eigentlich sagen. Weil sie hätte ja eigentlich nach dem Sieg gegen Raquel Pennington nach dem Sieg gegen Misha Tate hätte sie ja eigentlich bei Ultimate Fighter gegen Ronda Rousey coachen sollen und dann ihren Titelkampf bekommen sollen. Das war ja eigentlich der Plan. Dann hat sie sich ja so schwer verletzt, dann hat sich ihr Mann das Leben genommen. Also die hat schon eine scheiß Zeit hinter sich und es kann natürlich sein, dass das dann auch so Auswirkungen hat im Kampf gegen Ronda Rousey. Das ist schwer zu sagen, das wird sich natürlich dann bei UFC 200 aufklären, hoffentlich, ja. Aber Peña ist so ein bisschen die Zukunft, ja, und Kat Zingano, auch wenn sie noch nicht viele Kämpfe bestritten hat, glaube ich, wird jetzt, warte mal, die eine ist Baujahr 82, die andere ist Baujahr 89, doch, ich glaube, Kat Zingano wird schon vorher aufhören als Juliana Peña, ja. Aber auf den Kampf freue ich mich auch. Das ist echt, ja, Gott, also, da wird man ja dann so wuschig, wenn die beiden sich wiegen. Hendricks gegen Calvin Gastelum, auch das ist ein geiler Kampf. Was glaubst du? Hammerkampf, ja. Gastelum. Ich glaube tatsächlich, Johnny Hendricks hat seine Zeit hinter sich. Auch wenn es frech ist. Aber ja. Scheint fast so. Es ist einerseits für Gastelum natürlich der schwerste Gegner, dem er bislang gegenüberstand. Und für Hendricks ist es so die letzte Chance, nochmal, ich sag mal, so ein bisschen ranzukommen an einen möglichen Titelkampf. Wenn er gegen Gastelum verliert, ist er weg vom Fenster. Da muss er sich was einfallen lassen. Entweder geht er dann in eine andere Gewichtsklasse oder er muss alles nochmal hinterfragen, was er aktuell so in Sachen Training macht. Ja, oder Bellator, ne? Da kann man ja aktuell anscheinend auch gut Geld verdienen. Ich glaube, Johnny Hendricks ist kein so großer Verkaufsschlager, dass er da jetzt für richtig Wirbel sorgen kann. Aber für Bellator wäre es natürlich ein interessanter Geschäftspartner, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin mal gespannt. Also das ist definitiv für die Karriere beider Kämpfer richtungsweisend, dieser Kampf. Genauso wie der nächste Bantamweight-Kampf, TJ Dillashaw gegen Rafael Assancao. Boah, da tue ich mir auch wieder so schwer. Also ich würde behaupten, hoffen tue ich TJ Dillashaw. Einfach weil ich den so mag und als der Kampf, als er Champion geworden ist, der war so beeindruckend, das hat mich wirklich schwer geprägt, das fand ich super cool und deswegen hoffe ich, dass der ein bisschen zurückkommt, um nochmal wieder um den Titel kämpfen zu dürfen. Ja. Also ich tippe da jetzt auch, kann ich schon mal sagen, glaub auf TJ Dillashaw. Sansa war lange verletzt, hat zuletzt im Oktober 2014 gekämpft, damals dann gegen Brian Caraway gewonnen. Diese lange Verletzungspause, ich glaube, das ist ein Problem in dieser Gewichtsklasse gegen so einen unglaublich guten Gegner wie TJ Dillashaw, weil das war jetzt keine eindeutige Sache gegen Dominic Cruz, das war ein extrem enger Kampf. Es gab sogar einige, die gesagt haben, dass TJ diesen Kampf gewonnen hat. Und jetzt kommt dann noch die Feuerwehr. Ach, es ist einfach wunderbar. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass TJ Dillashaw über kurz oder lang definitiv nochmal auf Dominic Cruz treffen wird und ich glaube, dass er hier gegen Assancao den Grundstein dafür legt. Ich denke, Assancao gewinnt, ich denke, Dillashaw gewinnt den Kampf. Sehr gut. Dann haben wir noch Sage Northcutt gegen Enrique Marin, da weiß man überhaupt nicht, was man sagen soll, weil Enrique Marin kenne ich nicht. Nee, also ich glaube, es wirkt auf mich auch wieder wie, wir versuchen nochmal Sage Northcutt aufzubauen und wir geben ihm das ein Fallobst. Ja, man darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, jetzt muss ich mal hier gucken bei Sherlock, was der Enrique Marin da so zu bieten hat. Ja, ist auch letztendlich egal. Ansonsten kann die UFC auf jeden Fall ihren Sage Northcutt vergessen, ne? Das muss man ja auch sagen. 8-3 ist der, hat zuletzt bei der Fight Night McNee gegen Gastelum gegen Eric Montano via Split Decision verloren. Keine großen Siege. Ja, was hat denn der für Qualitäten? Ist es eher ein Submission-Typ? Ja. Okay, das wiederum macht den Kampf aus meiner Sicht wieder interessant, weil Sage Northcutt einfach so ein bisschen, ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass er ein bisschen sehr schnell tappt. Ich meine, er hat ja damals gesagt, war krank und musste sofort im Krankenhaus behandelt werden und so. Hat da so eine kleine Ausrede für sich gefunden und hat aber immer gesagt, es soll keine Ausrede sein, aber hier ist meine Ausrede. Ja. Er hatte noch einen Hustbonbon im Hals oder so, ne? Genau. War das da? Ich habe mein Eukalyptusbonbon verschluckt. Erst im Mund, dann im Po. Vorne dann sowieso. Das wird interessant sein. Ja, finde ich auch wieder interessant. Diego Sanchez gegen Joe Lozan, das ist so ein verrückter Kampf, dass man kann es ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass so ein Kampf der wie sagt man das? Also, das ist der Fight Pass Main Event, Fight Pass Prelim Main Event. Das ist so geil. Großartig. Was sagst du da? Ja, die Namen sind ja geil, da kann man nichts gegen sagen. Das ist der Hammer. Und das sind drei Kämpfe. Ich sag dir eins, das wird die geilste Fight Press Prelim Card ever. Ja. Das ist der Hammer. Diego Sanchez gegen Joe Lozan. Ich glaube, da stirbt jemand bei dem Kampf. Gegard Mousasi gegen Thiago Santos. Ja, nee, ohne Scheiß. Thiago Santos, der ist so on the roll gerade. Den Typen finde ich so geil. Der hat zuletzt Nate Marquardt ausgenockt. Das ist dieser große, sehr gut gebaute Brasilianer. Ich weiß nicht, ob dir das... Nee, hab ich nicht vor Augen, den Typen. Das ist ein... Derwisch ist das. Das ist eine richtig geile Sau. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Wenn ich den sehe auf der Karte, freue ich mich schon immer drauf. Wie gesagt, Marquardt ausgenockt, Elias Teodoro besiegt, Steve Bossi fucking geil ausgenockt, mit so einem mega Headkick. Musst du dir auch unbedingt mal angucken. Ach, ja. Der Typ, der ist geil. Den finde ich super. Und dass der dann nochmal Gegard Mousasi verkloppen darf, finde ich auch gut. Mousasi, der wird wahrscheinlich einpennen erstmal und dann wird ihn Thiago Santos mit einem schönen Kick wieder wecken. Und Jim Miller gegen Takanori Gomi auch noch mit beim Fight Pass Spiel. Was die ganze Karte eröffnet, ne? Ist schon Hammer. Das ist so fucking geil. Also ich kann überhaupt nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese Karte freue. Und auch auf die ganze Fight Pass Geschichte, auf die ganzen Fight Nights, die da noch davor stattfinden und Ultimate Fighter Finale und so. Alter, leck mir Arsch, da geht mir echt einer ab. Da geht mir einer ab. Volle Kanne. Also meine Tipps für die letzten drei sind Joe Lozan, Thiago Santos und Jim Miller. Und ich bin eigentlich auch ziemlich heiß. Was mich so ziemlich ärgert ist, ich habe familiäre Verpflichtungen und ich weiß noch nicht, wann genau ich UFC 200 gucken kann und sowas. Da kotze ich ja schon wieder ab, ey. Ja, ich sag dir mal was. Abkotzen. Ja. Weißt du was, wo ich abkotze? Im August, wenn Herr Conor McGregor gegen Nate Diaz den wahrscheinlich größten Pay-Per-View ever in der UFC bestreitet, bin ich im Osten, im absoluten Internet-Niemandsland. Für 5 Tage. Ich werde für 5 Tage weder wissen, wie der Kampf ausgeht, noch werde ich diesen Kampf gucken können. Aber das ist ja gut, ne? Sowas finde ich ja, wenn du wirklich abgeschottet bist, dann kannst du dich ja auch nicht spoilern, weil das ist ja immer die ganz große Gefahr. Weil ja, ich muss nämlich jetzt, bis dass ich den Kampf sehen kann, muss ich quasi das Handy ausmachen. Du, da kannst du aber darauf lassen, dass ich mich da spoilern werde. Sobald ich dann einmal in Berlin bin, das ist ja dann immer so das Hauptfluchtziel, wenn ich da meine Oma besuche, dann ist aber sofort das Handy an, weil das kann ich einfach nicht, da kann ich nicht an mir halten. Das muss ich wissen, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf diese UFC 200 Geschichte, auf die komplette International Fight Week und so. Und ich freue mich da wahnsinnig dann auch schon auf nächste Woche mit Jojo darüber zu sprechen und natürlich auch dann mit André Peschke und im Nachhinein dann mit dir und so. Das wird auf jeden Fall ein heißer Ritt hier bei MMA Radio und ja, also Peter, ich muss mal sagen, so diese erste Ausgabe nach der Pause, klar, ab und zu ruckelt's noch so ein bisschen. Peters Internet ist ausbaufähig. Bei mir könnte man vielleicht wohne am Dorf. Könnte man was am Drucker tun und an den Einsatzkräften der hiesigen Feuerwehr. Aber ja, eins nach dem anderen, würde ich sagen. Oder Peter? Volle Kanne. So, ja, volle Kanne, also, Susanne. Ich hab nur so viele Themen, habe ich mir noch notiert, was ich unbedingt von dir wissen möchte. Aber das machen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, wenn es bis dahin nicht schon ausgelutscht hast. Ich muss jetzt duschen, weil ich bin so verschwitzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier sind 6 Millionen Grad, habe ich gerade gemessen. Und sorgt dafür, dass ich dann doch die ein oder andere Schweißperle vertrödel, muss ich fast schon sagen. Weil sie sind fast zu wertvoll, um die einfach nur... Aber so auszuschwitzen. Also machst du dann per die sammeln. Ja, machst du dann per Periscope, ne? Duschen, oder? Das mache ich per Periscope. Da kannst du aber nachher zugucken, sag ich dir. Das merke ich gerade. Sehr schön. Das Outro hier ist, glaube ich, das langweiligste Outro, das es je gab in der Podcast-Geschichte. Wieso hast du Kick? Nee, ich habe die falsche Musik Snare, ausgewählt. Snare? Nee, falsche Musik ausgewählt. Nee, so Scheißmusik gehe ich hier nicht raus aus der ersten Ausgabe nach der Pause. Du bist doch DJ Pro, das musst du doch, das muss doch am Schnürchen laufen. Ich kann hier sogar nebenbei, kann ich hier noch, so pass mal auf, kann ich hier einfach noch Musik machen nebenbei. Das hören jetzt nur die Hörer, du nicht. Zack, ja. Ein Hi-Hat habe ich auch noch, pass auf. Hammer. Kick. Snare. Beste, was ich je gehört habe. Geil, oder? Ja. Okay. Ich auch. Peter, bis dann. Snare. Tschüssi. Sehr schön. Ich freue mich. Ciao.